Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ja, Kaminzimmer, 25. Juni 2013, 20.15 Uhr, Kaminzimmergespräch zum Thema Target 3. Pad habe ich gepostet, poste ich gleich nochmal zwischendurch wieder rein. Als erstes will der Axel einen kleinen Vortrag zu seiner Wiki-Seite halten. Ihr findet den Link im Pad in Zeile 39. Viel Spaß, Axel. Ja, danke. Target 3. Im Pad ist die Wiki-Seite da verlinkt. Jetzt muss ich meinen Bildschirm richtig anordnen hier. So, am Anfang stehen 6 kurze Absätze, die zum Grundverständnis hilfreich sein sollen. Die gehe ich nicht auf alle ein. Als erstes, ein Geldsystem kann endogener oder exogener Natur sein. Die Goldgeldsysteme von früher waren exogener Natur. Da musste Gold gefunden werden, musste eine entsprechende Adelung erhalten, ein entsprechendes Siegel tragen und dann war es Geld und damit war eine bestimmte Geldmenge vorhanden. Im endogenen System, hatten wir schon mal mit dem Übergang vom Gold zum Bargeldsystem oder heute von dem Bargeld zum Dingens, entsteht Geld und vergeht Geld. Das endogene System kann möglicherweise leichter missbraucht werden. So, was haben wir dann noch? Zum Zweitens, die meisten Geldreformansätze von heute haben wieder so ein exogenes Geldsystem als Geld. Geld muss von irgendwem bereitgestellt werden und der Rest darf sich drum prügeln. Von Punkt 3 nehme ich mit, wenn man ein endogenes Geldsystem betrachtet, dann kann man auch das heutige Geldsystem kann man ja auch mal gedanklich anders ansetzen und nicht wieder eine 1:1 Referenz Chiralgeld Zentralbankgeld herstellen, wie es so in der Monetative ausgeführt ist von Huber, sondern man geht gedanklich bei und eliminiert einmal die Zentralbank und sagt, es gibt nur noch das Chiralgeld und dieses Chiralgeld ist das Geld selbst. Punkt 6 noch, das war mir irgendwann wichtig, dem einen oder anderen wird sich der Ansatz nicht sofort erschließen und häufig hat es nur einen Grund, das eben abgeschaffte Zentralbankgeld ist gedanklich immer noch vorhanden. Also dann fangen wir mal an. Saldendokumentierer statt Zentralbanksystem. Als Basis sind hier die beiden Geldschöpfungsteile, Geldteil 1, wo ja beschrieben ist, wie Giralgeld entsteht, über Kredite oder Ankäufe von Vermögenswerten, wie zum Beispiel Staatsanleihen durch Banken, und wie es wieder vergeht, durch Tilgung von Krediten oder Verkauf von Vermögenswerten von Banken an Nichtbanken. Also wenn Banken Staatsanleihen verkaufen, ist das Geld erstmal wieder weg. Dann ist noch etwas hinzugekommen. Bei der genaueren Betrachtung gehen wir direkt weiter zu Bild 1. Da wird es schon ungefähr beschrieben. Die Banken sind heute miteinander verflochten durch gegenseitige Forderungen und Verbindlichkeiten, die wohl ursprünglich resultierten, weil die Zentralbank eine restriktive Geldpolitik gefahren hat und den Banken nicht das gegeben hat, was sie haben wollten, sodass die zur Erfüllung ihrer Mindestreserve sich Geld geliehen haben. Und Bild 1 selber stellt einfach mal dar, dass im Laufe eines Tages zwischen den Hunderten von Banken Überweisungen auftreten. Überweisungsvolumen, die sich zusammensetzen aus Einzelanweisungen aus dem Publikum. Das gibt zwischen jeder einzelnen Bank einen Saldo. Und es gibt von einer Bank zu allen anderen Banken einen Saldo. Und um diesen Saldo wieder gerade zu stellen, hat man im Zentralbanksystem eben dann diese Interbankenmarkt mit Interbankenforderungen und Verbindlichkeiten. Das hat sich entwickelt. Das kann man auch darstellen. Bild 2, Abbildung 2. Jede Bank hat gleichzeitig Forderungen und Verbindlichkeiten an andere Banken. Und das ist wirklich so. Das ist nämlich, ich habe zig Dutzende von Bankbilanzen mal angesichtet und tatsächlich in jeder Bank stehen Forderungen an MFI, monetäre Finanzinstitute, als auch Verbindlichkeiten. Das heißt, wenn man das da daneben stellt in diesem länglichen Balken, jede Bank hat Forderungen, zum Teil an die gleiche andere Banken. Das heißt, an die Bank nebenan kann eine Bank gleichzeitig eine Forderung und eine Verbindlichkeit haben. Ursache ist die verschiedene Laufzeit. Die vergeben sich über 3 Tage, über 7 Tage, über 1 Monat, über 3 Monate Kredite. Und so kann das eine Woche später sein, mit einmal geht es umgekehrt, aber nur über einen Monat. Andere Laufzeit, andere Zinssatz. Das heißt, die tun sich schwer, das direkt gegeneinander zu verrechnen. Um worum geht's denn eigentlich? Ist dieses to interconnected, to fail, das kommt später. Es geht darum, dass Geld von einem zum anderen transferiert wird. Und ich sage nicht mehr und nicht weniger. Wenn ich eine Rechnung zu bezahlen habe, dann gebe ich eine Anweisung heraus, eine Überweisungsanweisung, und dann wird ein System dafür sorgen, ein Verrechnungssystem, ein Bankensystem, dass dieser Betrag bei dem anderen auch ankommt. Genauso, wenn ich die meisten in Deutschland sind angestellt, haben also einen regelmäßigen Gehaltseingang. Das weist dann eine Firma an, und dann wird dieses Zahlungssystem sicherstellen, dass dieser Betrag, der angewiesene Betrag, auch auf dem Konto entsprechend auftaucht. Es geht also am Ende nur um Übertragungen von Geld. Und nun gibt es da ja zwei Fälle. Zwei Fälle, wenn wir erst auf kleiner Ebene bleiben. Beide Betroffenen, der Sender und der Empfänger, sind in der gleichen Bank. Jetzt bin ich schon bei Abbildung 3. Da steht Überweisung innerhalb einer Bank. Giralgeld wechselt einfach ein Konto. Das eine wird belastet, das andere, beim anderen wird es gut geschrieben. Für diesen Spaß wird überhaupt kein Zentralbankgeld oder auch später Saldendokumentierer überhaupt nicht benötigt. Das geschieht einfach. Blättern wir weiter zu Abbildung 4. Das ist ein Sonderfall, das steht oben drüber. Sonderfall: gleichen sich die Überweisung von einer Bank und zu allen anderen Banken gegeneinander aus, dann habe ich genau das gleiche Ergebnis, als wenn das alles bankinterne Überweisungen gewesen wären. Weil das Volumen, was rausgegangen ist, ist gleichzeitig wieder reingekommen. Also es ist völlig egal, ob da ein Volumen von beispielsweise 24 Millionen nur innerhalb einer Bank stattfindet oder ein Gesamtvolumen von 24 Millionen Zieladressen außerhalb der Bank hat und von anderen Banken Zieladressen innerhalb der Bank. Das ist genau das Gleiche. Der Normalfall ist das, was schon im Bild 1 dargestellt ist: es entstehen verschiedene Salden. Es gibt also mal einen Zugang und mal einen Abgang. Und wie das heute so abläuft, das ist in einer anderen Ausarbeitung schon beschrieben. Ich meine, der Patrick hat die gemacht. So, nun kommt das Gedankengang oder das Modell: wir entfernen die Zentralbank. Es gibt also die Zentralbank als solche gibt es nicht mehr. Das führt erstmal dazu, dass diese Verbindungen auseinander. Und muss ja irgendwo noch der Saldo hin. Jede Bank hat ja einen Saldo, wo entweder die Forderungen überwogen haben oder die Verbindlichkeiten höher waren. Die werden gegeneinander verrechnet. Das ist nicht so ganz einfach. Man muss nämlich 3 Positionen gegeneinander verrechnen mit Auflösung der Zentralbank. Führt aber dazu, dass jede Bank nur noch eine einzige Verbindung hat zu dem, was in Abbildung 6 der hellblaue Balken ist. Das ist dann dieser Saldendokumentierer. Also das wird der Saldendokumentierer. Abbildung 7. Hier ist einfach dargestellt, es ist ein Bild, das obere Teil des Bildes entstammt aus dem Geldschöpfung Teil 2, wo einmal dargestellt worden ist, dass es ja ein Zentralbankgeld gibt, was da im Bankensektor herumgeistert. Zum Teil geht das rosa Bereich, der geht ja zum Teil in das Bargeld hinein. Das soll darstellen Bargeld in den Kassen von Banken. Und es gibt, das wird auch als M0 bezeichnet. Also Teil, das ist der Teil von M0. M0 hat leider eine Schnittmenge. So, und es gibt den anderen Bereich, M1, Giralgeld und Bargeld. Das ist das Geld, mit dem wir alle arbeiten. Und das ist das einzige Geld, was uns auch irgendwo zur Verfügung steht. Denn bevor Giralgeld Bargeld werden kann, muss erstmal Giralgeld da sein. Und wenn man jetzt die Zentralbank rausstreicht, also mit dem großen Kreuz die Zentralbank wegnimmt, dann reduziert sich ja der ganze Spaß auf den Bankensektor und den Nichtbankensektor. Es bleibt also nach meinem Ermessen, so wie ich Vollgeld verstehe, Vollgeld ist für mich, es gibt nur noch eine einzige Geldsorte. Unabhängig von ihrer Erscheinungsform. Die kann verschiedene Formen annehmen. Entschuldigung, ich habe eine Zwischenfrage, wenn ich darf. Ja, mal gucken. Du bist bei der Abbildung 7, ich bin leider noch kurz bei der Abbildung 6. Danke für deine Vorstellung. Nebenbei, da steht Volumen ca. 30% der Bilanzsumme. Kannst du das irgendwie belegen? Danke. Ja. Es gibt in der Schrift der Bundesbanken die aggregierte Bilanz aller deutschen Banken. Und da werden also die Bilanzposition aller deutschen Banken einfach mal lustig addiert. Und die Gesamtbilanz Gesamtbilanzsumme beläuft sich auf 7,8 Billionen, etwas mehr. Und dann wird ausgewiesen Forderungen und Verbindlichkeiten und die belaufen sich jeweils auf etwas über 2 Billionen. Die letzte, was ich gesehen habe, waren Forderungen 2,1 Billionen und Verbindlichkeiten 2,3 Billionen. Und wenn man das jetzt in Verhältnis setzt, 2,3 zu 7,8, dann kommt man auf diese ca. 30%. Verstehe. Also kurz noch zu Bild 7. Aus dem Zweikreissystem wird durch Streichung der Zentralbank ein Einkreissystem. Es gibt nur noch ein Geld. Der Umbau der Bankbilanz an der Stelle bedeutet ja, dass die Barreserve verschwindet, bei der bilanztechnischen Sicht, dass die Verbindlichkeiten an die Zentralbank befinden. Und so, da komme ich jetzt zurück, danke für die Frage. Die Verbindlichkeiten sind ja höher als die Forderungen. Und das hat einen Grund. Weil in den Verbindlichkeiten an MFI ist auch die Zentralbank mit drin. Denn wenn eine Bank heute einen Tender nimmt, also sich Zentralbankgeld beschafft, dann ist das ein Kredit. Und dieser Kredit spült Geld auf das Zentralbankkonto und wird verbucht als Verbindlichkeiten an andere MFI. Sodass diese Verbindlichkeit an andere MFI sich eben aus zwei Positionen zusammensetzt. Verbindlichkeit an die Zentralbank und Verbindlichkeiten an andere Geschäftsbanken. Und das ist hier in Abbildung 8 jetzt dargestellt. Die Barreserve geht weg, die Verbindlichkeit an die Zentralbank geht weg. Klar, die Forderungen und Verbindlichkeiten, die verschwinden. Ich habe erstmal eine Bank genommen, ganz blank, die neu da ist. Dadurch setzt sich der gesamte Bankensektor zusammen und jede einzelne Bank sieht in dem Moment auch so aus wie der gesamte Bankensektor. Das ist die Ausgangslage, damit ich überhaupt einen Startpunkt habe. Ich hätte auch mittendrin aufsetzen können, wo schon Forderungen und Verbindlichkeiten existieren. Ich dachte mir aber, dass es geschickter wäre, einfach mal bei einer Bank anzufangen oder darzustellen, die gerade keine Forderungen und Verbindlichkeiten hat. Der Zahlungsverkehr. Und dann kommen wir schon zu Abbildung 9a. Das, was wir in Abbildung 1 gesehen haben, hat eine Bank am Ende eines Geschäftstages entweder einen Zufluss oder einen Abfluss. Und wenn eine Bank jetzt einen Zufluss hat, also ein mehr Überweisungsanbeträge gehen über das Überweisungsvolumen zu der Bank ist größer als das abgehende Volumen, dann muss das irgendwo erfasst werden. Und das wird erfasst, klar, das Giralgeld steht auf den Konten der Kunden, also des Publikums, der Firmen und Personen. Und auf der Gegenseite täte jetzt ein Loch entstehen. Und dieses Ding steht da drin, ist das grüne Giralgeld, das bei anderen Banken entstanden ist. Das ist dort. Finanztechnisch gibt es da halt einen unglücklichen Begriff. Target 3 Forderungen nenne ich das jetzt schon. Und irgendwelche Banken haben gerade keine Forderungen und dann wird bei denen das Giralgeld ausgebucht. Das ist bei ihnen nicht mehr. Das nennt sich dann halt Target 3 Verbindlichkeit. Das ist halt jetzt das bei anderen Banken. Das gleicht sich ja wohl einigermaßen aus. Sollte sich jedenfalls ausgleichen. Das ist erstmal die ganze Kunst. Wenn dann tatsächlich der Saldo mal umgekehrt ist, Ja, dann verschwindet die Forderung. Also wenn eine Geschäftsbank Geld verliert, weil das Überweisungsvolumen zu einer anderen Bank größer ist, dann verschwindet die Forderung wieder. Und trifft das aber einer Bank, die eine Verbindlichkeit hat, dann verschwindet hier die Verbindlichkeit. Verbindlichkeiten, und das ist jetzt dargestellt in dem folgenden Bild 9b, wo ich einfach mal alle vier Fälle dargestellt habe, die jetzt passieren, die jetzt geschehen können. Das ist das Bild A, stellt dar, von einer Bank, die jetzt noch Forderungen hat, an eine Bank mit Verbindlichkeiten, und diese schwarzen und weißen Pfeile geben an, wie sich hier der Giralgeldverwaltungsbestände verändern. Bei Bild B, dann trifft ein Saldo von einer Bank mit Verbindlichkeiten auf Verbindlichkeiten. Bild C, von Forderung auf Forderung, und Bild D, Verbindlichkeit an Forderung, ist dann in dem gelben Kasten unter 9b dann nochmal ausgeführt. Ich lese mal den zweiten vor, Tage 3 Forderungen, den ersten lese ich vor. Tage 3 Forderungen einer Bank sinken, wenn Geld an andere Banken abfließt. Die Ursache dieses Geldflusses sind immer noch die Überweisungsanweisungen des Publikums. Die Bank selber hat da gar keinen Einfluss drauf. Die muss warten oder die muss das durchführen, was das Publikum will. Selber kann sie schwerlich etwas anweisen. Und dann stellt sich das Bild jetzt mit einmal anders dar. Die Zentralbank ist weg, damit komme ich zu Bild 10. Es gibt Geschäftsbanken, die haben jetzt, da habe ich es anders genannt, ein Tage 3 Defizit. Und das Grüne ein Tage 3 Überschuss. Das wiederum wird einfach da oben in dem Target-Salden-Dokumentierer festgehalten. Nicht, dass da irgendwer sich was einbucht, ein Überschuss, und das als Eigenkapital dann zubucht. Das darf nicht sein. Das, die Rechnung muss schon gegeneinander aufgehen. Den Exkurs Bargeld, den lasse ich jetzt weg. Beim Bargeld wird ein Mechanismus, der heute bei der Zentralbank ist, wird einfach auf die Geschäftsbank übertragen. Das Bargeld in Zentralbanken ist nicht in der Bilanz, das liegt in Lagerhallen. Mehr nicht. Dürften momentan, zwischen 700 und 800 Milliarden Euro sein. Und das liegt zukünftig halt außerhalb von Banken. Damit da keinen Unsinn betrieben wird, wird das auch weiterhin von einem Bargeldverwalter, wie heute auch, das sind die gleichen Leute, das ist die gleiche Truppe, entsprechend verwaltet. So, und nun kommen wir zu diesem anderen Punkt, der mit diesem Ansatz sich löst. Dieser Ansatz löst nicht alles. Er löst zunächst nur einen einzigen Punkt. Das ist diese Verflechtung der Banken untereinander. Wenn heute eine mittelgroße oder große Bank so dermaßen in Schieflage gerät und nicht verstaatlicht wird, wie wir es jetzt bei der Commerzbank gerade gesehen haben, dann hat das eine direkte Wirkung auf die anderen Banken wegen der Verbindlichkeiten und Forderungen. Und es kann sowohl in Abbildung 12, es kann sowohl eine Geschäftsbank mit Tage 3 Forderungen als auch eine Geschäftsbank mit Tage 3 Verbindlichkeiten pleite gehen. Das hat mit den Forderungen und Verbindlichkeiten erstmal gar nichts zu tun. Dargestellt ist es dann in Abbildung 13. Eine große Bank oder eine Bank, die ausreichend groß ist, hat dann entsprechend, das sind die roten Fäden da drin, eine Wirkung auf andere Banken, die jetzt wiederum mit einmal ihre Forderungen an die Bank schlechter bewerten müssen, anders bewerten müssen und daraufhin selber in Schieflage geraten, sodass das am Ende gar kein Dominoeffekt ist, sondern eine Implosion, die stattfinden kann. Das Bankensektor gibt es über Nacht, hat sich der aufgelöst. Haben die Banken bei einem Target-Dokumentierer keine direkte Verbindung mehr zu anderen Banken, ist die genauso betroffen. Die anderen Banken merken das aber erstmal nicht, denn wer will schon sagen, dass er seine Forderungen an Target genau gegenüber dieser Bank hat? Oder die Verbindlichkeit geht genau gegenüber dieser Bank? Das ist ja nicht mehr feststellbar. So, deswegen lässt sich die Bank jetzt isolieren. Sie lässt sich wie die Commerzbank, da hätte man die Commerzbank auch verstaatlicht und man hätte sie jetzt nicht wieder reprivatisiert, sondern sie wäre verstaatlicht weitergeführt worden und das ganze Ding geht dann seinen Weg. So. Damit das Geld klar wird, was ist das Geld? Kommen wir zur Abbildung 14 und dann sind wir auch schon gleich fertig. Wenn eine Geschäftsbank bezahlt, gucken wir erstmal das zweite an. Da bleiben wir beim ersten. Wenn eine Geschäftsbank bezahlt, die benötigt den, konkret, sie benötigt da ein neues Server in ihrem Rechenzentrum. Gehört zum Geschäftsvermögen, unterliegt einer Abschreibung. Dann bezahlt sie dieses Geschäftsvermögen. Die Bank bezahlt das ganz regulär an den Hersteller oder den Händler, je nachdem, wer der Erste in der Kette ist. Am Ende ist es ja der Hersteller. Bezahlt und dabei entsteht Geld. Das entsteht dieses Chiralgeld. Dann haben Banken Einnahmen. Am Ende muss sie dieses Geld wieder verdienen. Das ist so. Das wird gleich klar. So, die Einnahme einer Bank ist, wenn der Kreditzins, das ist eine Einnahme einer Bank, die Gebühr, Kontoführungsgebühren oder sie hat eine honorarpflichtige Beratung durchgeführt oder was auch immer, dann wird einem Giralgeld ausgebucht und das taucht dann als Eigenkapital auf. Eine andere Position gibt es nicht. Das taucht in Buchung, in dem Konten zunächst erstmal als Ertrag auf, das schließt aber später im Eigenkapital ab. Deshalb sage ich, kann man es gleich ins Eigenkapital hineintragen. Die Ausgaben einer Bank gehen zunächst erstmal zu Lasten des Eigenkapitals und gehen ja irgendwo hin. Dann sind sie wieder im Publikum bei Personen und Firmen. Und das letzte Bild stellt dar, diese nette Computeranlage wird nach und nach abgeschrieben. Hier können wir sie auch mal auf einen Schlag abschreiben. Dann geht das Geschäftsvermögen runter und das geht wieder zu Lasten des Eigenkapitals. Und damit die Rechnung aufgeht, musste die Bank vorher dieses überhaupt verdienen, denn sonst wäre sie ärmer geworden. So, dann gibt's noch ein Bild 15, wo ich einmal beigegangen bin und habe gesagt, wie sieht's heute aus, eine Bilanz, so ein praktisches Beispiel, wie sieht's zukünftig aus? Und da kann man sehen, dass eben drei Positionen betroffen sind. Die Barreserve, die Verbindlichkeit an MFI, weil dort ja auch die Verbindlichkeit der Zentralbank drin steht, die Forderungen MFI und die Verbindlichkeiten an andere Geschäftsbanken. Diese drei Positionen werden vereinigt zu einer einzigen. Und damit hat sich auch tatsächlich die Zentralbank aufgelöst. Es bleibt nur bei der Stadtsparkasse München, eine Forderung über. Und dann habe ich sehr lange gesucht, wo ich denn eine Bank mehr, wo Verbindlichkeiten übrig bleiben. Da habe ich dann weiter unterhalb des Bild 15 die Düsseldorfer Hypobank. Dort werden aus 3,3 Milliarden Forderungen und 4,6 Milliarden Verbindlichkeiten werden 1,3 Milliarden Verbindlichkeiten. Die Berliner Volksbank landet wieder in Forderungen und die Sparda Bank Münster, die wiederum landet in Verbindlichkeiten in der Summe. Das ist aber nicht besonders hoch, ne? Okay, jetzt springe ich einmal ganz zum Schluss. Der Abschlussbild, Bild 16, stellt jetzt eine Überweisung von A nach B an. Da gibt es zum einen eben diese, das findet innerhalb der Geschäftsbank statt. Dann wird ein Konto belastet, das andere bekommt etwas dazu. Dann über so ein Tage-3-System. Das Giralgeld wird genauso ausgebucht. Ich habe dargestellt eine Bank mit Forderungen. Die Forderungen sinken. Es wird einfach über das Tage-3-System an die andere Geschäftsbank gemeldet und das Geld ist transferiert. Geldtransfer ist durchgeführt. Und wenn man jetzt noch das Tage-2-System hinzunimmt, also das innerhalb der europäischen Zentralbanken, dann wird die Bank meldet immer erstmal an Tage 3. Und die Tage 3 meldet dann halt dann in dem Fall, wenn es weitergeht, nicht an die andere Geschäftsbank in ihrem Bereich, sondern an Tage 2. Und das Tage 2 meldet dann halt entsprechend an Tage 3 Frankreich, habe ich hier geschrieben. Das muss aber nicht Tage 3 sein. Da könnte auch noch Zentralbanksystem stehen. Denn das Target-System lässt sich auch innerhalb eines Landes einführen. Und jetzt komme ich noch einmal zurück, worauf es im Bankensektor ankommt. Die ganzen Vermögenswerte einer Bank, die sind das A und O, was das Geld am Ende wirklich wert ist. Und solange hier gesunde Kreditforderungen stehen, gesunde Verbriefung von Krediten oder Staatskredite, Staatsanleihen, ist das alles überhaupt kein Problem. Die sind zu 100% werthaltig, mit dem Zusatz gesund. Und wie Banken Kredite vergeben, daran wird sich ja nichts ändern. Das ändert das Target ja überhaupt nicht. Die Kreditvergabe heute hängt an den EK-Eigenkapitalrichtlinien nach Basel, wo die für ihre Vermögenswerte ein Eigenkapital reservieren müssen, was zum Beispiel für Staatskredite null ist. Und für übersicherte Kredite, wo so wirklich Satzsubstanz dahinter ist, meine ich, geht das auch so gut wie gegen null. Und je mehr wir in den labilen Kreditbereich hineinkommen, insbesondere die Finanzprodukte, desto höher wird die Eigenkapitalreservierung. Und wenn eine Bank heute anfängt, sich sagt, ich fange jetzt an, mich einfach zu bereichern mit Abschlussgebühren, ich verkaufe strukturierte Produkte ohne Ende, dann ist sie da ganz schnell an einer Grenze, weil ihr Eigenkapital gar nicht mehr ausreicht. Das ist nämlich vollständig reserviert. Das wird sich im Target 3 auch nicht verändern. Die zweite Bedingung für gesunde Kredite ist eben die Sicherheit. Die Sicherheit ist bei geringen Volumen bis ein paar tausend Euro die Lohnpfändung. Eine weitere braucht es nicht. Und für höhere Beträge, für etwas höhere Beträge, Autofinanzierung noch im Bereich, was weiß ich, 10.000, 15.000 Euro. Da ist es ja das Auto selbst. Verbunden mit einer Vollkaskoversicherung ist das eine sichere Angelegenheit. Und die monatliche Tilgung verringert den Kredit und die Zeit verringert den Endverkaufspreis des Autos. Also das geht auch ineinander auf. Und hohe Beträge werden entsprechend durch das Objekt, was da meist mit, gerade bei Immobilienbau, bei Immobilien, durch die Immobilie mit abgesichert. Wer seinen Kredit nicht bedient und dauerhaft nicht bedienen kann, dem wird die Immobilie wieder weggenommen. Auch hieran ändert sich nichts. Das bleibt auch das Gleiche. Und damit meine ich, bin ich jetzt am Ende meines Kurzvortrages. Und ich sage, man kann die Zentralbank ablösen, nur um sicherzustellen, dass Geld von einem Konto zum anderen überwiesen wird. Wird keine Zentralbank benötigt. Man kann es eben auch ohne Zentralbank gestalten. Okay, Axel, vielen Dank für den Vortrag. Wir waren ja alle ganz fasziniert und haben zugehört. Ich würde vorschlagen, dass wir folgendermaßen vorgehen. Wer Fragen hat, schreibt sie bitte ins Pad ab Zeile 46. Da sind ja auch schon die ersten drin. Und wer Wortmeldungen hat, bitte hier im Chat, im Mumble, kurz WM reinschreiben. Dann versuche ich das zwischendurch mit aufzunehmen, aber nicht, dass wir anfangen, durcheinander zu reden. Die erste Frage, die formuliert wurde, ist, wenn ich es richtig sehe, von dem Arne. Und deswegen übergebe ich das Wort an Arne. Ja, Axel, sehe ich das richtig, dass die in Abbildung 2 dargestellten Salden die Salden der Loro Nostro Konten sind, die die Banken sich gegenseitig geben? Nein, das siehst du nicht richtig. Was sind es dann für Salden? Das sind die heutigen, das was heute das Zentralbankkonto, was das Konto der Bank bei der Zentralbank ist. Das ist zukünftig dieses Saldenkonto, das Target 3 Konto. Das heißt, die Dinger existieren schon, es ändert sich gar nichts, das bleibt einfach erhalten. Und darin geht der Saldo, also dieser Target 3 Saldo direkt auf, entweder negativ oder positiv. Axel, meine Frage war, du hast in Abbildung 2, stellst du eine Bilanz einer einzelnen Bank dar, da steht Forderungen an Banken und da steht Verbindlichkeiten an Banken. Und die Frage ist, was konkret sind das für Konten? Das interessiert mich in dem Target 3 System nicht. Die Frage darfst du beantworten mit dem heutigen Zentralbankgeldsystem. Ich stehe hier jetzt, um die Fragen zu beantworten. Was ist, wenn es die nicht mehr gibt? Also die Zentralbank und der ganze Spaß aufgelöst worden ist. Die erste Frage, Loro und Vostokon, die habe ich beantwortet. Es ist weiterhin, dieses Konto existiert, wird heute als Barreserve oder ZB-Konto genannt. Dieses ist dieses Konto, nur dass dieses eben positiv oder negativ werden kann. Axel, du hast ja zunächst mal, beschreibst du das jetzige System. Und bei der Abbildung 2 beschreibt das jetzige System. Es ist praktisch, du musst ja zunächst mal das jetzige System beschreiben. Und das hatte ich so verstanden, das machst du auch. Du zeigst ja die Überweisungen. Und es sind, wenn du dich auf die Positionen beziehst, wo du sagst, das sind die 30%, dann sind es genau nicht die Barreserve, sondern es sind praktisch die sogenannten Loro Nostro Konto oder auch jedenfalls längerfristige Darlehen, die sich Banken gegenseitig einräumen. Ja, nun mach bitte eine geistige Transferleistung, indem diese netten Loro- und Fostro-Konten inklusive Barreserve zu einer einzigen Position vereinigt werden. Das ist alles, was passiert. Das kannst du nicht machen, weil im einen Fall... Ich mach das mal, Arne, ganz einfach. Ich mach das ja nur in Gedanken. Das ist ein Modell. Mehr nicht. Und in Gedanken darf ich das machen. Und jeder, der hier sagt, das kannst du nicht machen, der verbietet mir das Denken. Axel, das will ich doch gar nicht. Ich will nur, dass wir unterscheiden. Reden wir jetzt über das bestehende System oder reden wir über deinen Vorschlag? Und wenn wir über das bestehende System reden, dann sollten auch die Bezeichnungen, dann sollten wir auch über das bestehende System reden. Weil, nur als Beispiel, dein Abschneiden der Zentralbank funktioniert nach meines Erachtens nicht, weil schon fallen die ganzen Konten weg. Weil die Konten, die bei den Geschäftsbanken Barreserve heißen, da ist die kontoführende Stelle, ist die Zentralbank. Und das heißt, das, was Barreserve geführt wird, ist das gleiche Konto, das bei der Zentralbank geführt wird. Ist das Girokonto bei der Zentralbank. Wenn du jetzt die Zentralbank abschneidest, dann fallen dir zwangsläufig deine ganzen Barreservekonten weg. Weil das ist das Gegenstück. Es handelt sich dabei um die gleichen Konten. Ja, es ist unglaublich, aber du hast recht. Die Loro-Konten fallen weg, die Nostro-Konten fallen weg und die Barreserve, also das ZB-Konto, fällt auch weg. Du hast einen Volltreffer gelandet. Genau das habe ich beschrieben. Und ich habe gesagt, dass nach einer Berechnung der Betrag bei dem Saldendokumentierer wieder auftaucht. Du hast vollkommen recht, die Konten fallen weg. Was dokumentiert dein Saldendokumentierer? Das ist eindeutig dargelegt in, ich such's gerade raus, das ist das Bild, ich sollte die auswendig lernen, das Bild, wo ist es? 7, ne? 7. Das ist in 7 dargestellt. Dass meine Kritik, wenn du vom 2 zu seinem 2-Kreissystem zu diesem 1-Kreissystem gehst, das ist ja das, was ich sage. Wenn du die Zentralbank abschneidest, dann fällt nicht nur Chiralgeld weg, sondern dann fällt auch bei der Zentralbank auf der Passivseite, sondern dann fällt natürlich auch ZB Chiralgeld und Kasse weg im Bankensektor. Das heißt, da ist dann nichts mehr da. Da kann nichts mehr dokumentiert werden. Moment, das habe ich nicht verstanden. Wieso fällt das Chiralgeld weg? Weil das gleiche Konto ist. Wieso fällt das Chiralgeld auf meinem Konto oder das Chiralgeld des Publikums weg? Das habe ich jetzt nicht verstanden, weil das habe ich gar nicht angefasst. Nicht das Gelbe, sondern das, was du blau in Abbildung 7 malst. Und zwar das, wo steht, auf der Aktivseite oben bei Bankensektor steht ZB Chiralgeldkasse. Das ist das, was man Barreserve, die Position Barreserve nennt. So, und diese Position sind nichts anderes als die Konten. Deshalb steht es nämlich auf der Forderungsseite, was sich bezieht auf die Zentralbank, wo es natürlich dann auf der Verbindlichkeitsseite steht. Darf ich abkürzen? Ja, Arne, das fällt weg. Das habe ich hier gerade eben erzählt und ich sage es nochmal. Ja, das fällt weg. Plus Loro-Konten, plus Nostro-Konten. Die fallen weg. Du brauchst das nicht mehrfach wiederholen. Die fallen weg. Darf ich auch mal ganz kurz vielleicht zur Verständlichkeit. In Abbildung 2, wenn ihr da nochmal hochspringt, hat Axel ja geschrieben, bei einer einzelnen Bank in aktiver Forderung an Banken und in der passiver Verbindlichkeit an Banken. Nun sind diese Blöcke relativ gleich groß. Das ist natürlich nicht so in der Wirklichkeit. Aber diese Verbindlichkeit an Banken beschreibt ja nicht nur die Verbindlichkeit an andere Geschäftsbanken, sondern auch gleichzeitig die Verbindlichkeit an die Zentralbank. Und ich glaube, das ist das, worüber ihr gerade sprecht, dass man das sehen muss, dass dieser rote Block eben auch die Verbindlichkeit an die Zentralbank mit beinhaltet und deswegen durch das Zusammenführen eben dass Bargeld sozusagen aus der Bilanz verschwindet und genauso die Verbindlichkeiten und Forderungen untereinander und an die Zentralbank. Darf ich noch, Udi, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du ansprichst, aber dann redest du nicht über die 30% Bilanzsumme, was wir unten diskutiert haben und wo meines Erachtens Axel völlig zu Recht sagt, was er aus den Statistiken rausliest, sondern bei diesen Konten, bei diesen sogenannten Verbindlichkeiten an Banken und Forderungen an Banken, handelt es sich um Konten, die die Bank A bei der Bank B führt. Und das ist das, was die sogenannte Interbankenverbindlichkeiten oder Interbankenverflechtung darstellt. Das heißt, das ist was ganz anderes als ein Konto bei der Zentralbank. Und das musste hier trennen. Ich hatte ja in meiner Kritik geschrieben, du kannst das System von Axel aus zwei Aspekten heraus generiert sehen. Einmal kann ich sagen, okay, man könnte sich vorstellen, dass wenn es keine Mindestreserve gäbe, dass praktisch die Geschäftsbanken die Zentralbank außen vor lassen und sich gegenseitig Kredite einräumen, so viel sie brauchen. Dann hättest du ein System, zwar gäbe es rechtlich noch eine Zentralbank, aber die Geschäftsbanken hätten die gewissermaßen ausgebotet und würden alles untereinander machen. Und dann ist nämlich die ganz wichtige Frage, was wird jetzt aus diesen einzelnen Forderungen und Verbindlichkeiten, die zwischen den Banken bestehen, wie werden die jetzt im System vom Axel umgebildet? Und das ist eine wichtige Frage. Das Zweite könntest sagen, und da kommt halt das Zweite. Wenn du wieder fünf Sachen aufhörst, kann man wieder auf nichts antworten. Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses aufzulösen. Das erste ist, die Konten existieren, werden im Laufe von 6 Monaten nach und nach geleert. Das ist ganz einfach. Immer mit dem Ende der Laufzeit eines Interbankenkredites hört dieser auf zu existieren und wird mit dem Target verrechnet. Die zweite Variante ist, um Mitternacht wird einfach umgerechnet und das war's. Und Irane, ich bestätige erneut, da, wo du jetzt wunderbar drüber referierst, das gibt es danach alles nicht mehr. Du referierst also über ein Phantom, was es mit dem Target 3 nicht gibt. Und ich nehme an, du wirst jetzt wieder anfangen über Loro und Nostro und Barreservekonten. Diese existieren nicht mehr. Wenn du über dieses Target 3 System redest, dann rede bitte nicht mehr über diese 3 Konten. Die existieren nicht mehr. Du hast völlig korrekt erkannt, die sind aufgelöst. Okay, dann ist es ja noch schlimmer, als ich gedacht habe. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn du dann Lücken in deiner Bilanz hast, da kannst du dann, egal wie du es benennst, kannst du nicht einfach einen Namen reinsetzen. Wenn das eine Forderung, aber so verstehe ich das, sollte es nicht sein, eine Forderung sein soll oder eine Verbindlichkeit, dann brauchst du einen konkreten Schuldner oder Gläubiger. Der existiert doch. Der existiert doch bei der Bank mit der Forderung, nur bei einer anderen Bank. Das ist alles. Und bei einer Bank mit einer Verbindlichkeit ist er bei der gleichen Bank. Und in dem Zuge, wie der Kreditnehmer tilgen, wird diese Verbindlichkeit sich wieder von alleine schließen. Richtig, aber Verbindlichkeiten und Forderungen sind nur dann Verbindlichkeit und Forderungen in einer Bilanz, wenn du im Grunde genommen in einem Drill-Down sagst, okay, ich habe in der Bilanz so und so viel Millionen oder Milliarden, je nachdem, und die muss ich dann bis auf einzelne Konten runter nachweisen können. Das heißt, einfach eine Forderung an das Nirvana, genau das ist nämlich keine Forderung. Und eine Verbindlichkeit, die nicht wirklich einen Gläubiger hat, ist keine Verbindlichkeit. Deshalb habe ich gesagt, was du mit deinem System schaffst, sind im Grunde genommen Lücken in der Bilanz. Und diese Lücken in der Bilanz, die kannst du dann so interpretieren. Du kannst sagen, deine sogenannte Target-Verbindlichkeit sind im Prinzip nichts anderes als eine Art Eigenkapital. weil es eine Verbindlichkeit, die keine Zinsen kostet und keine Fälligkeit hat. Die Target-Forderungen, das sind negatives Eigenkapital, und zwar, weil es sind nicht werthaltige Aktiva. Der Wert ist 1:1. Der Betrag der Tagesforderung ist exakt dieser Wert. Nur kann die Bank damit nichts anfangen. Wenn sie die Forderung loswerden will, dann muss sie ihre Kundschaft, und zwar ihr vergraulen, die ihr Reihgeld dort haben. Dann muss sie sagen, du, weg damit, ich will dich nicht mehr. Nur Axel, sind wir uns einig, dass eine Forderung, über die ich nicht verfügen kann, nein, sind wir nicht heutigen Verständnis keine Forderung ist. Dass die Eigenschaft, eine Forderung zu sein, ist, dass ich darüber verfügen kann. Sprich, dass sie eine Fälligkeit hat, sprich, dass sie einen Schuldner hat und dass sie das Geld nicht machen kann. Also Arne, es ist sehr schade, es ist wirklich sehr traurig bei dir, dass du zwischen einem finanztechnischer Bezeichnung Forderung und einer Forderung im Sinne einer Forderung nicht unterscheiden kannst. Genauso wenig ist der Begriff Einlagen heute zutreffend. Da wird immer von Einlagen gesprochen, dabei sind doch weit und breit keine Einlagen. Und dieses als ein finanztechnischer Begriff oder ein bilanztechnischer Begriff in dem Fall, gerade im Bankensektor, hat nichts, gar nichts mit der gleichen Bedeutung im Nichtbankensektor zu tun. Im Nichtbankensektor ist Forderung etwas, ich bekomme noch etwas. Im Bankensektor mit Tage 2 oder Tage 3 ist Forderung nur die finanztechnische Bezeichnung, hat aber nichts mit Fordern zu tun. So, und es ist schade, dass diese geistige Transferleistung nicht möglich ist. Ich kann doch nichts dafür, dass das im Moment so heißt. Und deswegen habe ich ja in einem Bild schon dargestellt, ich nenne es einfach Target-Defizit und das andere Target-Überschuss. Da taucht überhaupt keine Vollwortforderung Verbindlichkeit mehr auf. Ich halte diese Begriffe auch nicht für ganz glücklich, aber für viel passender als Forderung Verbindlichkeit. Also meine Target-Defizit und Target-Überschuss. Darf ich mal ganz kurz einhaken hier? Ich würde ganz gerne den Patrick mal zu Wort kommen lassen. Der hat sich nämlich schon vor längerer Zeit gemeldet. Genau. Dankeschön. Arne, um sozusagen den Übergang von dem jetzigen System zu dem neuen System vielleicht in einem Zwischenschritt zu erleichtern, könnte man Folgendes tun. Die Bank leiht sich bei der Zentralbank einfach genau das Geld, was sie braucht, um die anderen Verbindlichkeiten sozusagen auszulösen. Das machen alle Banken und damit gibt es keine Interbankenverbindlichkeiten mehr, sondern am Tag X haben alle nur noch Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Zentralbank. Und im nächsten Schritt sagen wir, das ist eben keine Zentralbank mehr, sondern das ist nur ein Saldendokumentierer und der Drops ist gelutscht. Ich denke, in der Abbildung 2 könnte man vielleicht eine kleine Verbesserung vornehmen. Axel, damit das deutlicher wird, was du willst, mach doch die Barreserve oben einfach auch grün und den roten Block entsprechend ein bisschen größer. Dann versteht man mehr sozusagen, was auf der Aktiv- und was auf der Passivseite quasi dann umgewandelt werden wird. Beziehungsweise, du sagst, es entfällt, aber ich denke, es wäre wahrscheinlich geschickter zu sagen, es wird umgewandelt gegenüber Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Target-3-System. So, im weiteren Schritt ist nämlich genau das, was ihr gerade diskutiert habt, sollte dann irgendwie deutlicher herausgestellt werden, nämlich dass aus Forderungen und Verbindlichkeiten einfach nur Überschüsse und Defizite wären. Denn letztendlich ist es nichts anderes. Dieser Forderungscharakter gegenüber dem System, sage ich mal, gegen dem Saldendokumentierer, ist im Prinzip genauso albern wie die Forderung gegen das Target-2-System. Ich habe eine Forderung gegen das Target-2-System, indem ich irgendwie Zentralbankgeld bekommen habe. Und die Forderung auf Zentralbankgeld lautet wieder auf Zentralbankgeld. Also das ist zwar vielleicht formal juristisch eine Forderung, aber tatsächlich ist es einfach nur Unfug. Das ist genauso wie wenn ich in einem Kaufhaus einen Geschenkgutschein kriege, der mich dazu berechtigt, einen Geschenkgutschein zu verlangen. Ich glaube, da würde jeder sagen, was ist denn das für ein Bullshit? Nichts anderes ist Zentralbankgeld. Also insofern könnte man durchaus diesen Zwischenschritt gehen, um sozusagen einen regelkonformen Übergang zu gestalten. Vielleicht ist das sinnvoll, das vielleicht so darzustellen, um sozusagen Leuten, die sehr an der Zentralbank hängen, eine Brücke zu bauen. Okay, also das mit das auch grün machen. dürfte bei einem sehr detaillierten Leser zunächst eine Verwirrung erzeugen, die sich aber später dann wieder auflöst. Es macht aber sogar Sinn, die Barreserve hier mit Grün auszuweisen. Arne? Kann ich gleich nachhaken? Ja, du bist dran. Ja, Patrick, das ist ja auch eine Sichtweise, die ich vorgeschlagen habe, dass man nämlich sagt, man verbietet die Interbankenkredite und die Verschuldung geht nur gegen die Zentralbank. Das ist ja ein Ausgangspunkt. Und dann hätte man nämlich genau das, dann hätte man nur noch eine Verschuldung gegen die Zentralbank. Nur, wenn ich das Kind dann, selbst wenn ich es sagen würde, ist halt nicht Zentralbank, bleibt es immer noch eine Zentralbank, weil der Saldendokumentierer, so wie er jetzt dargestellt wird, ist nämlich nichts anderes als eine kontoführende Stelle. Wenn das nämlich Forderungen und Verbindlichkeiten sind, auch Defizite etc., wie ich es nenne, es muss ein Vermögenswert sein, weil wenn es kein Vermögenswert ist, gehört er nicht in die Bilanz. Und deshalb praktisch der Vorschlag, den du gemacht hast, dass man sagt, okay, so wie es in der Abbildung 6 dann nahegelegt wird, wo der graue Balken praktisch gezeigt wird, das wäre die Situation, die man auch heute haben könnte, wenn man sagt, man verbietet Interbankenkredite. Ja, und wenn man jetzt noch die Mindestreserve wegnimmt und dann gleichzeitig dieses Konto negativ werden lässt, also nicht mal mehr bei Null, dann ist es schon fast der Saldendokumentierer. Und das war's, ja, das ist richtig. Du führst das vollkommen korrekt aus. Richtig, aber das ist dann trotzdem, ist es dann noch eine Zentralbank? Nö, ja, ist die Zentralbank eine Bank ist es nicht. Erfüllt. Eine Bank ist es nicht. Das ist nicht so kompliziert, Leute. Lasst uns doch lieber über die Implikationen und die Auswirkungen reden, als jetzt hier diesen Streit zwischen Arne und Axel. Ja, danke Benedikt. Denn Arne geht es um die Zentralbank. Die Zentralbank ist das Heiligtum schlechthin und Zentralbankgeld ist Geld. Das ist seine Gelddefinition. Zentralbankgeld ist Geld und alles andere ist, ich glaube, ein Anspruch auf Geld oder Geld ist ein Anspruch auf Geld oder Geld ist ein Anspruch auf Geld, irgend sowas. Und ich sage, das Geld von heute ist das, was auf den Konten liegt, bei Rudi, bei mir, bei Arne. Und es geht um Transfer dieses Geldes von einem Konto zum anderen. Nicht mehr und nicht weniger. Aber wenn wir über die Wirkung reden, dann wäre das sehr schön, ne? Okay, stopp. Nicht jetzt, dass wir alle durcheinander gehen. Also erstmal, Bene, du hast geschrieben, dass du dich schon um 20.42 Uhr zu Wort gemeldet hast. Wahrscheinlich im falschen Raum, das ist hier nicht angekommen. Musst du aufpassen, dass du auch auf Kaminzimmer klickst und dann die Wortmeldung machst. Wenn du dich so früh schon zu Wort gemeldet hast, bist du als erstes dran, dann Schulem und dann Klaus. Okay, sorry, das kann sein, dass ich es an den AG-Geldadmin-Channel ans Kaminzimmer. Ja. Noch zur Vereinfachung für die anderen Leute, mir ist es, also es wird alles viel zu kompliziert ausgedrückt. Es ist letztlich die Abschaffung des Leitzinses und die Vollzuteilung zu allen Konditionen. Das heißt, die Geschäftsbanken können sich so viel Zentralbankgeld holen, was sie brauchen. Und mir ist es nicht klar, denn man kann jetzt theoretisch sagen, dass man dann die Zentralbank komplett rausnimmt, dass man Zentralbankgeld abschafft, dass man nur noch ein Geld hat, aber das ist zum Verständnis ist es für die Leute, die im jetzigen System denken, ist es für die einfacher, wenn man sich so vorstellen kann. Und meine konkreten Fragen wären jetzt, was passiert mit dem Zinsniveau? Meine Vermutung ist, dass es dass die Sparzinsen auf Null gehen. Wie das mit den Kreditzinsen laufen soll, das kannst du mal noch bitte weiter ausführen. Und dann fände ich noch interessant, was passiert denn, wenn die Leute keine Zinsen mehr auf ihr Geld bekommen? Meine Vermutung ist, dass wenn der negative Realzins zu groß wird, dass wir dann eben Vermögenspreisinflation haben werden. Deshalb kann dein System meines Erachtens nur funktionieren, wenn man den negativen Realzins so gering als möglich hält, sprich die Inflationsrate möglichst nahe an Null bringt. Okay, also zu dem negativen Realzins fällt mir die Schweiz ein, die jetzt einmal vor etwas über 10 Jahren nicht nur Giralkonten, Giralgeld verwaltet hat von Ausländern, sondern dieses auch noch mit negativen Zinsen belegt hat. Und momentan ist es auch wieder so. Die bezahlen dafür, dass da, dass die Bank das Geld auf dem Konto weiterhin ausweisen darf. Und die Wirkung ist, dass sie das einfach da stehen lassen. Schulen? Nur ganz, ganz kurze Frage. Ich glaube, es ist die gleiche Richtung von Benne. Axel, ich stelle dir eine heuristische Frage. Also nicht, dass den Salden dokumentiere. Ich will nur sehen, ob ich es verstanden habe. Wenn wir einfach unterstellen, dass das gesamte Bankenapparat von Sparkasse, Genossen bis Privatbanken sich von heute auf morgen vereinigen zu einer Privatbank, ja, zu einer Gesamtbank, die eben nicht Zentralbank ist, dann ist doch der Saldendokumentierer weg. Denn dann findet alles, egal was, jede Geldschöpfung innerhalb dieser einzelnen großen Privatbank. Sehe ich das richtig oder nicht? Ja, ja. Und zwar vollkommen richtig. Das ist das einmal, wenn wir die Zentralbanken im Euroraum zu einer europäischen Zentralbank vereinigen, verschwinden über Nacht die Tage-2-Salden. Wenn alle Geschäftsbanken sich zu einer Bank zusammenschließen, verschwinden zeitgleich diese Saldendokumentierer-Salden. Das ist richtig. Völlig korrekt. Klaus? Dann darf ich mal kurz noch nachschieben, oder ja. Wollt ihr? Ja, okay. Also, was ich verstanden habe, ist dann liegt doch der Benne gar nicht so falsch, indem er sagt, die gleiche Wirkung, dass to interconnected to fail erzielt man mit dem Mechanismus, den der Benne gerade vorgeschlagen hat. Vielleicht komme ich noch zu früh, aber ich habe das Gefühl, dass ein Vollgeldsystem mit Zentralbank, ja, sowohl dein Problem löst, das interconnected to fail, ja, als auch die alle Probleme, die Benne anspricht, ja. Und ob wir als Ziel dieses Gesprächs von mir aus am Ende rauskommen, dass wir vielleicht doch stärker zum Vollgeldsystem, zur Verfolgung eines Vollgeldsystems zurückkehren. Denn jetzt noch eine Frage. Ist nicht letzten Endes die Passivseite der Banken, sie ist nie das Problem, sondern die Wertigkeit der Aktivseite. Und wenn wir volkswirtschaftlich gesehen Fehlinvestitionen in gigantischem Ausmaß haben, dann taucht sofort die Frage auf, wer zahlt das? Zahlt es sozusagen der Sparer insgesamt via Inflation oder zahlen es gerade die Leute, deren nennen wir das Sichteinlagen, sozusagen gerade verbraten worden sind. Aber okay, also mein Punkt ist, sollten wir uns nicht zurück zum Vollgeldsystem und das eher promoten. Also wenn die Fehlinvestition staatlicherseits sind, dann sage ich, ist das problemlos, ist es ein Haufen Geld produziert worden, was Sparer endlich sparen können, ohne dass da irgendwelche anderen Kredite mitgerissen werden. Sparer können durch Inflation überhaupt gar nichts verlieren. Denn es ist völlig egal, ob der da 20.000 Euro in Bargeld liegen hat oder 20.000 Euro auf dem Girokonto. Sie bleiben 20.000 Euro. Sie werden auch noch in 50 Jahren 20.000 Euro sein. Da wird sich überhaupt nichts dran ändern. Da als nächstes Klaus. Ja, also ich hatte eben momentan den Eindruck, wir hätten einen Satz formuliert, wo Einigkeit zwischen Arne und Axel besteht. Und den Satz habe ich so gesehen, dass der Saldendokumentierer, dass das Konzeptdokumentierer und das Konzept Zentralbank, also das Ist-Konzept, eigentlich das Gleiche ist mit einem Unterschied, nämlich dass im Saldendokumentierer keine Zentralbankreserve mehr vorgehalten werden muss zur Kreditvergabe. Oder mit anderen Worten, dass Geschäftsbanken Kredite unlimitiert vergeben können, ohne dass sie Kredite bei anderen Banken aufnehmen müssen, weil der Saldendokumentierer sozusagen als diese Anforderung einer Mindestreserve nicht mehr stellt. Das finde ich sehr interessant. Also erstmal, habe ich das richtig verstanden, diesen Konsenspunkt? Weil da könnte man nämlich aufsetzen, um jetzt mal die Diskussion zu beginnen über die betriebswirtschaftlichen und geldpolitischen Implikationen. Ja, aber also die betriebswirtschaftlichen und die volkswirtschaftlichen Implikationen. So, das ist aber kein Konsens. Weil die Kreditvergaberichtlinien nicht von einer Mindestreserve abhängig sind. Das Zentralbankgeld beschafft sich jede Bank direkt bei der Zentralbank zur Aufrechterhaltung der Mindestreserve oder heute im Interbankenmarkt. Aber nie irgendwo anders. Das ist einfach so. Was bei den Kreditvergaberichtlinien und das Verhalten von Banken wird sich doch nicht verändern. Die werden doch weiterhin Sicherheiten verlangen. Und die werden weiterhin die Eigenkapitalvorschriften nach Basel beachten müssen. Sie können es nicht unbegrenzt weitergeben, zumal Banken selber sowieso gar keine Kredite vergeben können. Sie brauchen erst immer jemand, der einen Kredit nimmt. Und ich ärgere mich immer über die Behauptung, ja, die Banken können dann eben kurz ganz viel Kredite vergeben. Dann frage ich mich immer, an wen? Das ist doch das, was die heute versuchen. Diese netten Briefe, die auch bei mir zum Glück nur alle 2 Monate eintreffen, bei anderen wöchentlich, wo die Banken fast auf Knien da im Staub dahin rutschen und sagen, bitte, bitte, nimm endlich einen Kredit. Nimm einen Kredit. Und da steht da immer wieder drin, 50.000 Euro oder 40.000 Euro oder wie wär's mit einem Kredit für den Fernseher? Sie versuchen es doch schon. Warum sollte sich das an der Stelle mit einmal ändern? Sie werden weiterhin ihre Post losschicken und das Publikum bitten, bitte, bitte nehmt einen Kredit bei mir. Und das Publikum wird es nicht tun. Arne, wer dran? Eben, Axel? Ja, kurz nachhaken, okay. Also ich sag mal, natürlich ist es so, wie du sagst, ja, aber das ist ja gerade das Problem, was wir heute haben, dass es keinen wirkungsvollen Mechanismus gibt, um volkswirtschaftlich schädliche Kredite zu unterbinden bzw. zu limitieren. Und das führt ja gerade zu den Blasenbildungen, die uns in die Bedrohung gebracht haben. Und ein zukünftiges System muss eigentlich die Eigenschaft haben oder die Anforderungen erfüllen, dass genau die Dinge, und mit denen wir heute zu tun haben, diese krisenhaften Entwicklungen, dass die in Zukunft besser, dass wir die besser in den Griff kriegen. Und das sehe ich jetzt hier mit dem Saldendokumentierer noch nicht gegeben. Da müsstest du vielleicht noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Das soll das Saldendokumentierer auch überhaupt nicht lösen. Das kann der auch gar nicht lösen. Das habe ich auch zu Beginn gesagt, dass der Saldendokumentierer nur erstmal einen einzigen Punkt löst. Diese Verflechtung der Banken werden damit aufgelöst. Das ist eine Voraussetzung für etwas anderes, aber das ist nicht die Lösung. Und was du hier ansprichst, das ist tatsächlich die Aktiva der Banken. Und diese Aktiva der Banken, die müssen in den Fokus. Und ich sag ja, gesunde Kredite, Investitionskredite, besicherte Kredite, überbesicherte Kredite, Staatskredite, Staatsanleihen, alles kein Problem. Und dann kommen wir in den Bereich der Risikokredite, die normalerweise über eine Risikoprämie ausreichend abgedeckt sind. Mehreinnahmen der Banken, so. Und dann kommen wir zu dem verfluchten Bereich, der wirklich das Problem darstellt. Diese Finanzprodukte, die werden heute zertifiziert und zugelassen. Deshalb werden die auch mit Target 3 zugelassen. An diesem Mechanismus ändert sich erstmal nichts. Wenn wir hier grundsätzlich beigehen wollen, dann müssen wir tatsächlich an diese Finanzmarktregulierung oder Finanzproduktregulierung herantreten. Aber das sage ich, das hat erstmal alles gar nichts mit einem Verrechnungssystem zu tun, wie eine Überweisung von einem Konto auf ein anderes durchgeführt wird. Jetzt erstmal Arne. Paul. Erstmal Arne, und Frank wartet auch schon ewig. Und Arne, bitte kurz. Ich kann gerne jemand anderen vorlassen. Ich habe ja schon viel geredet. Macht mal, Frank. Okay, danke. Also ich bin ja nicht so im Thema drin wie die meisten. Deshalb bitte ich schon mal um Verständnis, wenn ich jetzt vielleicht eine doofe Frage stelle. Aber dann zählt es einfach als einer, der als Korrektiv für einen, der es halt auch verstehen will. Und zwar gucke ich mir gerade noch mal die Abbildung 6 an. Also vom Grundsätzlichen habe ich das grob alles verstanden, und für mich ist es auch nachvollziehbar, dass du da eine Lösung hast, die sozusagen funktioniert. Das nehme ich dir soweit ab. Wo ich gerade so ein bisschen hänge, ist, dass du sagst ja, du willst das Interconnected to Fail, das ist sozusagen dein Ansatz, den willst du lösen, und dafür Willst du das Zahlungsabwicklungssystem, gestaltest du das neu und schaffst da tatsächlich ein Abwicklungssystem, was dieses Interconnected rausnimmt? Das verstehe ich. Und meine Frage ist jetzt eigentlich, vielleicht hast du die ja schon beantwortet, aber ich frage es jetzt trotzdem nochmal zur Sicherheit, dass meine Wahrnehmung ist, dass diese Interconnectedness der Banken, dass das Risiko, das damit verbunden ist, eigentlich in diesem jetzt, ich sage jetzt im jetzigen Tage 2 oder in der jetzigen Interconnectedness, was diese normalen Transaktionen von Überweisungen angeht, dass dieses Risiko eigentlich das geringere ist. Und dass das dass es noch andere Forderungen gibt, wo ich sag mal, es gab lange Zeit, es gibt diesen Interbankenmarkt, wo Banken sich kurzfristig Geld leihen und dann musste das komplett rausgenommen werden von der Zentralbankwelt, weil die Banken sich nicht mehr getraut haben. Also ich denke, es ist gar nicht so dieses Zahlungsabwicklungssystem, wo die großen Risiken liegen. Das sind die Summen wahrscheinlich der einzelnen Transaktionen gar nicht so groß, sondern es sind andere Systemrisiken. Und meine Frage wäre, siehst du das auch so, dass du diese Risiken, erstens siehst du diese Risiken auch und gewichtest du die auch höher und siehst du auch, dass dein System sich um diese Systemrisiken nicht kümmert? Also dieses System kümmert sich überhaupt nicht im Moment um irgendwelche Risiken. Es ist nur der Zahlungsabwickler. Aber ich hoffe, dass wenn man das so mal erfasst, dass damit die Aufmerksamkeit auf das gelegt wird, was wirklich wichtig ist, wodurch das Geld entstanden ist. Und das Geld ist alles entstanden auch mit dem, was in den auf der Vermögensseite der Banken steht, auf den Aktiva. Und das sind die Kreditforderungen, das sind die Wertpapiere. Und die Wertpapiere unterscheide ich zwischen den Staatsanleihen und den Finanzprodukten. Dann, wenn wir die Aufmerksamkeit nach dahin legen, auf die Finanzprodukte und hier eine vernünftige Zertifizierung hinkriegen, im Sinne der ABS-Geschichte. Konkret, wenn Banken heute einen Vermögenswert kaufen, entsteht dabei Giralgeld. Sie brauchen also keine Eigenmittel einsetzen. Können sie auch technisch gar nicht. Dafür müssen Sie eine EK-Reservierung vornehmen, beispielsweise 10% von diesem Nennwert. Damit die Bank das mit Eigenmitteln macht, muss diese EK-Reservierung nur auf 100% gelegt werden. Dann kann sie es nur noch mit Eigenmitteln machen. Weil in dem Moment, wo sie für 1 Milliarde Schrott einkauft und muss 1 Milliarde voll im Eigenkapital reservieren und der Schrott kommt heraus, der war Mist, das war Schrott, ja, dann ist sie diese 1 Milliarde Eigenkapital los. Die wird ausgebucht. Die Risiken liegen wirklich auf der Vermögensseite der Banken und die Qualität der Vermögensseite der Banken. Und da wäre schön, wenn wir da mal die Aufmerksamkeit hinlegen und da Behörden, Ämter und Ratingagenturen entsprechend einweisen und einnorden. Hier, das ist es, nicht die Passivseite. Okay, ganz kurz Feedback. Nur kurz Feedback, dass ich es verstanden habe. Und nachvollziehen kann. Ja, mach. Wer kommt als Nächster? Dann wäre Patrick dran. Ja, danke. Ich wollte nur mal einen kurzen Rundumschlag machen, weil jetzt doch vieles gesagt worden ist. Zum einen zum Thema Unterschied Saldendokumentierer Banken. Arne stellt ja immer sehr stark auf den Aspekt an, was in der Bank steht, sind Forderungen, also irgendwelche Rechte, die man hat. Nur was ein Recht darstellt, hat einen Wert. Und ich glaube, das ist eigentlich auch schon der ganze semantische Unterschied, dass man dann sagt, deshalb brauche ich ja auf der anderen Seite eine Bank, die mir was schuldet. Faktisch ist es so, dem Großteil der Menschen ist es völlig egal, was Geld ist und ob dahinter eine Forderung gegen irgendwen steht oder nicht. Wichtig für die Leute ist, ich kann mit dem Ding meine Brötchen kaufen. Und das kann ich nicht, weil es eine Forderung ist, sondern einfach, weil Menschen daran gewöhnt sind, dass sie einen Betrag X haben und den können sie austauschen gegen ein reales Gut. Am Ende dieser Forderung, darauf glaube ich, stellt Axel am Ende auch immer, am Ende steht eine Forderung auf sich selbst, also im Sinne von ist egal. Von daher, glaube ich, kann man das Thema ad acta legen und sagen, gut, das kann man auch genauso anders belegen mit anderen Begriffen und dann geht's weiter und wer sich an dem Begriff stört, naja gut, so. Zweites Thema, was Bene gesagt hat, so nach dem Motto, die Banken können sich so viel Geld holen, wie sie wollen, auch darauf ist ja schon eingegangen worden, das können sie auch heute und zwar in Abhängigkeit der Kreditvergabe und dafür brauchen sie Leute, die Kredite nehmen. Wir haben auch jetzt schon ein exogenes System, das heißt, de facto ist es ja so, dass Draghi gesagt hat, holt euch Geld so viel ihr wollt und die Zinsen sind auch de facto bei null. Also eigentlich leben wir schon sehr nah an dem System, was dieses Target-3-System beschreibt. Der Interbankenmarkt ist im Zuge der Wirtschaftskrise zusammengebrochen. Er erholt sich zwar, aber gut, ist im Prinzip war im Moment der Finanzkrise das Target-3-System aktiv. Die Banken haben sich nur noch bei der Zentralbank Geld geholt. Die Zinsen sind gegen null gegangen, real sowieso. Und die Zuteilung war unbeschränkt. Also wir leben quasi in einem Target-3-System. Ich bin froh, dass die Diskussion jetzt dahin geht, nämlich darauf, dass es auf die Aktiva im Wesentlichen ankommt. Und da hatte ja Axel damals auch schon einen ganz guten Vorschlag gemacht, nämlich wenn die ganzen Bundesbanker sich jetzt zu Tode langweilen, dann sollen sie doch die Kreditvergabe kontrollieren. Okay. Rudi macht es wieder. Ich bin wieder da, wunderbar. Der Paul ist dran. Also ich möchte noch ein bisschen auf diesen Saldendokumentierer eingehen. Also das ist ja jetzt keine Zentralbank mehr, obwohl man ihn ja so vielleicht damit vergleichen könnte noch. Da aus Sicht des Kunden, wie würde der aussehen? Also ich würde mir wünschen, als Kunde von Banken und so weiter, dass ich sage, naja, ich will mal sehen, wie jetzt Bank XY, wo ich ja jetzt Kunde eben halt bin, wie sieht diese Bank aus Sicht des Saldendokumentierers aus? Kann ich, und ich meine, hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht, Axel, dass ich dann im Internet nachgucken kann und sage, naja, mal gucken, kann ich Informationen über den Saldendokumentierer bezüglich dieser Bank, wo ich ja Kunde bin, da bekommen. Ich würde mir wünschen, dass dann eben eine Auflistung käme, dass man sagt, okay, die und die Bank hat so und so viel Überschüsse oder sind eben im Minus und so weiter, dann eben halt die im Prinzip die totale Transparenz. Also mit anderen Worten, kann ein normaler Kunde Einsicht in den Saldendokumentierer zu jeder Zeit nehmen, morgens, mittags, abends und so weiter, oder ist das so von deinem System, was Transparenz trifft gegenüber Kunden, so nicht vorgesehen? Also die beim Target-2-System können wir auch nicht jederzeit reingucken. Da werden ab und zu mal ein Zwischenbericht erstellt. Dann weiß man mal wieder, was wie die Stände sind. Also grundsätzlich ist es von der Pleite einer Bank völlig unerheblich, ob sie gerade Target 3 Überschüsse oder Target 3 Defizite hat, weil das ja nur von ihrer Vermögensseite abhängt. Und die Forderungen, die Überschüsse, die stehen ja wie eine 1. Daran wird nichts abgeknabbert. Ich habe darüber nachgedacht. Ja, ist ja, doch ja. Ein Satz, also Datensatz, Datensätze, die da heruntergespult wird. Und da sehe ich doch von der Mitarbeiterzahl her eigentlich doch nicht so eine große Anzahl von Menschen, die jetzt dann eben halt diese Daten verstecken sollen, oder? Ja, also ich habe nichts gegen Transparenz. Von mir aus kann man das auch öffentlich machen, dass die jede Woche, so wie die monatlich, so wie die Bundesbank oder die EZB und die Zentralbanken heute jeden Monat einmal den aktuellen Bargeldbestand bekannt geben, kann man doch auch das von mir aus jeden Monat einmal machen. Das ist ein technisches, ein computertechnisches Problem, EDV-technisches Lösung ist oder Ansatz ist, könnte man das auch täglich herauslassen. Wo der große Nutzwert ist, weiß ich jetzt nicht, aber um Transparenz und Vertrauen zu schaffen. Meine Bank gut arbeitet, ja, richtig. Ich möchte Vertrauen haben, um zu sehen, meine Bank vergibt Kredite, ich sag mal, im ordentlichen, seriösen Sinne, ja, kaufmännisch und so weiter, oder daran eben auch zu erkennen, meine Bank verschleudert hier Geld, wo dann eben die Gefahr ist, dass sie vom Saldendokumentierer irgendwann mal ausdokumentiert wird. Das sieht ja dein System durchaus vor, wo du ja sagst, okay, wenn eine Bank da überzieht und so weiter und ihr illegale oder nicht seriöse Kredite vergibt, dann wird die ganze Sache gestrichen. Und ich als Kunde habe dann vielleicht eventuell das Nachsehen. Also würde mich natürlich der Saldendokumentierer interessieren, wer die beste Bank in dem System ist, wo man sagt, aha, und nur da existieren Überschüsse oder die Bank arbeitet besonders seriös. Das, was du ja gerade angesprochen hast. Das ist mir ganz wichtig. Heute. Ja, mir auch. Wenn heute eine Bank geschlossen wird, erfolgt das immer über Nacht. Das heißt, am nächsten Morgen wird bekannt, diese Bank ist geschlossen. Und bist du Kunde bei dieser Bank, also kein Kreditkunde, sondern der andere Kunde, weil die Bank hat ja Kunden auf beiden Seiten. Die Aktiva sind Kunden und die Passiva sind Kunden. Also du hast da dein Konto und möchtest deine Miete überweisen und das kannst du jetzt nicht mehr. Die Bank ist geschlossen, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, sechs Wochen und du bist machtlos und kannst nichts machen. Und das möchte ich nicht. Immer wenn das auftritt, wird die Bank nicht über Nacht geschlossen, sondern die wird über Nacht in staatliche Obhut übernommen oder in Bankenaufsichtsobhut. Das ganz normale Überweisungsgeschäft des Publikums, das läuft weiter. Die wird nur eben in Quarantäne gestellt und zur Untersuchung, was zu tun ist, damit dieses Ding wieder ist. Und wenn ich heute in die Realität schaue, dann sage ich vorneweg, ja, es gibt auch bei den öffentlich-rechtlichen Banken das ein oder andere schwarze Schaf. Nur ist das Volumen verschwindend gering. Die ganze Finanzkrise ist an den öffentlich-rechtlichen Banken vorbeigegangen. Praktisch vorbeigegangen. Wenn ich heute in die Stadtsparkasse München Bilanz gucke, da steht da eine Position. 330 Millionen Euro Rückstellungen zum Auffangen von Bankenpleiten. Die haben das schon gebildet. Stellen wir die Bank in Quarantäne und wenn sie privat war, dann bin ich gnadenlos. Sie wird veröffentlicht rechtlich, sprich sie wird verstaatlicht und sie wird nie wieder reprivatisiert. Und diesen Hebel setze ich an, um diese Privatbanken, damit denen gleich klar ist, ihr habt ausgebankert, wenn ihr Mist baut. Natürlich, Arne führt zu Recht an, da könnte ja einer jetzt geschickt mit einem Missbrauch mittreiben. Kann eine Privatbank? Ja, das kann sie, aber nicht lange. Ein Jahr, zwei Jahr, vielleicht ist der Schaden noch etwas größer. Aber dann hat sich's ausgemissbraucht. Kann ich jetzt? Bene, wer als nächstes? Wer ist es als nächstes? Ich glaube, du bist dran, ja? Als nächstes ist Schulem dran, ja. Ja, ich habe mich schon unmuted. Erstmal technische Frage an Axel. Dieses praktisch Saldendokumentierer, ich glaube, dass der Bene das schon gesagt hat. Ist es nicht von heute auf morgen überflüssig, wenn jetzt der Gesetzgeber oder eine Zentralbank sagt, sorry Jungs, Interbankenkredite gibt's nicht? Das ist die eine Frage. Das andere wollte ihm noch den TSM folgende sagen. Du kannst über den Salden, Saldendokumentierer, gar nichts sehen. Diese Salden entstehen nämlich folgendes. Wenn du Geld von deinem Konto deinem Freund überweist, der bei der gleichen Bank ist, erfährt der Saldendokumentierer davon gar nichts. Das ist ein Aktivtausch. Wenn du bei der gleichen Bank, um deinem Freund Geld zu überweisen, einen Kredit aufnimmst, dann entsteht eine Bilanzverlängerung bei deiner Bank und der Saldendokumentierer erfährt immer noch nichts. Jetzt nimmst du einen Kredit auf bei deiner Bank, damit du deinem Freund bei einer anderen Bank überweist. Und deine Bank kriegt am gleichen Tag sozusagen kein Geld von der Bank. Also hat sie zwei Möglichkeiten. Entweder sich Zentralgeld zu holen, indem sie irgendwas in Sicherheit bringt, oder indem sie diese Überweisung sich als Kredit gibt von der anderen Bank. Du siehst nur die Salden, mehr siehst du nicht. Die Sicherheit und die Wertigkeit der Bank ist einzig und allein auf der Aktivseite der Bank zu suchen und nicht in dem Saldendokumentierer. Aber jetzt nur zurück zum Axel. Sehe ich das richtig, dass wenn die ganzen Interconnected-to-Fail-Problematik genauso gut zu lösen ist, wenn gesetzlich dieser zahlungsverkehrmäßig bedingter Interbankenkredit verboten wird und alles, wie es jetzt schon de facto ist, über die Zentralbank läuft. Ich mute mich. Eine Sekunde noch. Ja, leider. Gut, das wäre dann nachhaken. Gesprochen. Darf ich nachhaken? Dann ganz kurz, bevor du nachhakst. Ja. Das mach dich mal stumm. Okay, einen Moment. Ich wurde auch angesprochen. Im Moment, Paul. Schule, wo Axel gerade Ja gesagt hat, das ist dann ja auch der Gegenvorschlag von Wischer, wenn ich ihn richtig verstehe, indem man sagt, also nicht dieses Target-3-System, sondern einfach, dass die Zentralbank sagt, wir setzen alles auf Null und ihr braucht nicht mehr untereinander gegenseitig euch Kredite geben, sondern ihr könnt euch alles von uns holen. Das ist, ich schicke gleich nochmal den Link hier mit rein. Der Wischer hat da eben einen Alternativvorschlag gemacht. Und jetzt würde ich ganz gern gleich wieder zur Wortmeldungsliste zurückkommen. Und zwar ja, erst nochmal die Nachfrage, von Schulen, dann der Paul und dann Bene und den Rest habe ich im Blick. Also okay. Also wenn das der Fall ist, ja, dann wozu ein eins ja, und das System ist nämlich folgende. Momentan ist die Überwachung der also da wird sozusagen, wenn man den Vorschlag von Wischer eingeht, oder so wie der Axel sagt, ja, es ist das Gleiche, zumindest vom Standpunkt des Interconnected to Fail, dann wird, da muss man uns im Klaren sein, dann wird sozusagen für den laufenden Zahlungsverkehr, für diese Salden der Zentralbank sozusagen die Aufgabe übertragen, zu prüfen, ob es geht. Momentan ist es nämlich so, dass die Banken im Gegenteil, dadurch, dass sie sich gegenseitig, sie sind zwar interconnected to fail, aber das ist wie ein Fieber. In dem Moment, wo die aufhören, sich gegenseitig Kredite zu geben, dann wissen wir, die Kaki ist hoch am Dampfen. Man kann natürlich darüber diskutieren, geht der Thermometer hoch, weil man es anheizt, wie einer gesagt hat, ein Feuer zu runterhält, oder geht er hoch, weil wirklich Fieber ist. Also es ist, ich sehe noch nicht den Grund, an die Öffentlichkeit mit dem Vorschlag zu gehen, ist eigentlich A, ein Vollgeldsystem, dem allen überlegen ist, und B, der Vorschlag von Wischer, finde ich, ist unproblematischer. Okay, ich bin wieder weg. Ja, okay, ja. Das war der zweite Gedanke und das zweite Ziel, das habe ich überhaupt noch nicht angesprochen, also zumindest nicht sehr deutlich angesprochen, hiermit auch herauszuarbeiten, dass das Zentralbankgeld überlebt ist. Das Geldsystem hat sich von einem Goldgeldsystem über verschiedene Geburtswehen zu einem Bargeldsystem entwickelt. Und dieses Ding-Geldsystem, also als der Informationsträger des Geldes, der Zahl, noch anfassbar war, hat sich zu einem Giralgeldsystem entwickelt. Und das ist der zweite Gedanke, den ich hiermit verfolge, einmal sehr deutlich herauszukehren, dass, wenn die Zentralbank aus dem Spiel genommen ist, alles genauso weitergeht aus Sicht des Publikums. Es ändert sich gar nichts, nur dass eben nur noch ein einziges Geld übrig ist. Paul? Ja, ich wollte nochmal nachhaken, und zwar, Schulem hat ja eben gerade drei Geschäftsvorfälle genannt, und wo er gesagt hat, naja, die werden ja vom Saldendokumentierer nicht erfasst und so weiter. Und, ja, das mag sein, aber was steht einer Erfassung dagegen? Dass man dann eben halt auch sagen kann, okay, wenn ich Freund XY an der gleichen Bank Kredite auch vergebe und so weiter, dass der Saldendokumentierer zumindest als Geschäftsfall auch anonym, also auch ohne meinetwegen den Namen jetzt zu registrieren und der Öffentlichkeit auch zu präsentieren, dass man dann eben auch sagt, so und so viele Geschäftsfälle hat es in dem Bereich gegeben, dann hätte ich persönlich dann auch mehr Vertrauen, um zu sagen, aha, bei der Bank geben sich Freunde mehr und mehr Kredite oder hin und her als bei anderen Banken und so weiter. Das würde mich persönlich interessieren. Darum sage ich mal, warum soll das ein Saldendokumentierer nicht erfassen dürfen? Bene? Eine Frage, die für mich auf jeden Fall noch im Raum steht, was ist denn, wenn die Konjunktur jetzt stark anzieht und man möchte die Inflationsrate niedrig halten? Welche Möglichkeiten siehst du da in deinem System, das trotzdem zu verwirklichen? Gut, heute müsste der Staat mit seinen Staatskrediten, Staatsanleihen, das Sparvolumen ausgleichen. Das heißt, die Neuverschuldung, interessanterweise liegt sie ja auch ungefähr in der Höhe. In Deutschland etwas versteckt, weil wir ja noch Exportüberschüsse, Exportsalden haben, einen Geldzufluss. So, jetzt passiert etwas. Es ist tatsächlich eine Entwicklung da, die die Wirtschaftstätigkeit ausweiten lässt. Ja, diese ausgeweitete Wirtschaftstätigkeit muss mit Geld hinterlegt werden. Das können Kredite sein, das können aber auch die Sparvolumen sein, von der, wo du so gesagt hast, wenn der Sparzins möglicherweise gegen Null geht, dann wird am Ende ja gar nicht mehr gespart. Also haben eine Geldausweitung. Das führt am Ende zu Preisveränderungen. Und nun kommt das Regulativ. Hier wird dann der Staat sein Kreditvolumen nicht mehr in Höhe des Sparvolumens ausweiten, sondern er wird es zurücknehmen und dadurch dem entgegenwirken. In den Folgejahren, ab dem zweiten, dritten Jahr, vierten, fünften Jahr, steigen aufgrund der erhöhten Kreditvergaben, da sind nämlich Kreditvergaben dabei, die Tilgungsvolumen an. Tilgungsvolumen vernichten Geld. Und hier darf dann der Staat wieder beigehen und das noch nicht getätigte Auffüllen des Sparvolumens hier wieder zusätzlich hineinsetzen. Und insgesamt ist das ein dynamisches System mit einem Dämpfungselement. Und das Dämpfungselement, was Inflation, Deflation angeht, ist der Ausgleich des Staates der Sparvolumen. Jetzt gibt es zwar kein Sparen als solches mehr, aber es lässt sich relativ gut berechnen. Das sind schlichtweg simple mathematische Algorithmen, um festzustellen, wie groß ist das aktuelle Hortungsvolumen. Das kann man wirklich feststellen. Und wie möchtest du das feststellen? Weil das finde ich ein interessanter Punkt. Habe ich nicht verstanden, bitte nochmal. Wie möchte der Sparüberhang, also das wird ja auch in der gängigen Volkswirtschaftslehre wird das ja auch durchaus diskutiert, siehe Weizsäcker oder andere. Und da geht es ja letztlich um den Sparüberhang, den wir haben und wie der dann auch alloziert wird. Und wie möchtest du den berechnen? Also heute ist einfach zu berechnen. Das wird so jedes Jahr im Mai wird das bekannt gegeben, wie hoch die Geldvolumen gegenüber dem Vorjahr wieder angewachsen sind, also die Sparvolumen. Und zukünftig kannst du das anhand deines du wirst genauso untersucht. Dieser Algorithmus wird auch dein Zahlungsverhalten an deinem Konto mit deinem Kontostand vergleichen. Wenn du einen Kontostand von, ich nenne mal eine Fantasiezahl, 80.000 Euro hast und ein Eingangs-Ausgangsvolumen in Höhe von 5.000 Euro, dann kannst du daraus ermitteln, dass 75.000 Euro gehortet sind bei dir. Die sind überhaupt nicht in Bewegung. Also diese Algorithmen, man muss die ein bisschen verfeinern, aber lass da mal eine Handvoll Mathematiker ran, die schaffen dir perfekte Algorithmen. Übrigens, die Mathematiker haben wir auch. Die sind nur heute in den Zockerbuden drin und schreiben Algorithmen, wie man Aktien verkauft und kaufen muss, wenn bestimmte Schwankungen vorliegen, damit das vollautomatisch ein Computer machen kann. Also die Mathematiker haben wir auch schon. Sie sind momentan nur falsch eingesetzt. So, jetzt muss ich mal gucken, wer da kam denn dann. Klaus. Ja, ich möchte gerne Axels Vorschlag mal ein bisschen umformulieren und vielleicht mit geringfügigen Modifikationen versehen und eure Meinung dazu hören. Ich mache diesen Umformulierungsvorschlag unter dem Motto, ich persönlich sehe Geld als gesellschaftliche Infrastruktur und nicht als ein Mittel, das dazu dienen sollte, selbst nochmal Geld zu verdienen. So ähnlich wie Wasser, was aus der Leitung kommt oder Strom aus der Steckdose. Obwohl natürlich die E-Werke auch damit Geld machen. Der Schulim hat eben auch schon mal einen Punkt gesagt, den möchte ich ja nochmal aufgreifen. Und zwar, de facto läuft es ja darauf, Axels Vorschlag darauf hinaus, dass Interbankenkredite verboten werden, weil man sie schlichtweg nicht mehr braucht. Wenn man sie nicht mehr braucht, könnte man sie ja auch verbieten. Das wäre also der erste Eckpunkt. Der Saldendokumentierer, das ist ja sicherlich nicht nur eine Software auf einem anonymen Server, sondern das ist ja sicherlich auch irgendeine Behörde oder Organisation oder wie auch immer oder ein Amt. Dieses Amt stellt unbegrenzt Liquidität zur Verfügung den Banken, entsprechend ihrem Kreditbedarf. Das ist analog zu Axels Vorschlag, dass Kredite beliebig viel Kredit vergeben dürfen. Nur sie macht es nicht selber, sondern sie bekommen das Geld, das sie als Kredit vergeben möchten, vom Saldendokumentierer, von der Behörde Saldendokumentierer zur Verfügung gestellt. Im ersten Schritt. So, und ein weiterer Punkt wäre staatliche Investitions- oder Infrastrukturmaßnahmen, die zukunftsorientiert sind, zum Beispiel Energiewende etc. Die werden über Liquidität, auch über Liquidität versorgt vom Saldendokumentierer, ohne dass sie diesen Kredit sich bei einer Bank, bei einer Privatbank nehmen müssen. So, und das Ganze natürlich auch dann zinslos. Ja, ich denke, weitestgehend sind das eigentlich die Vorschläge vom Axel, wenn ich sie nicht vollkommen missverstanden habe, mit einem Unterschied, nämlich, dass der Saldendokumentierer, der einen aktiven Part übernimmt, also er dokumentiert nicht nur, sondern er teilt auch zu, wenn auch ohne, das ist ja dein Wunsch, Axel, ohne Anforderung von Mindestreserven etc. Und dann kann man ja mal gucken, wie das funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, ich sag mal zum Beispiel die Analogie zum Elektrounternehmen, ja, also der Strom kommt aus der Steckdose, ich kann so viel entnehmen, wie ich möchte, solange ich meine Rechnung bezahle. Wenn das jetzt aber, wenn es jetzt aber offensichtlich wird, dass ich ein schlechter Kunde bin, dann hat das Elektrizitätswerk auch die Möglichkeit, mich von der Stromzufuhr abzuklemmen. Und das Gleiche sollte auch möglich sein für private Banken, denen dann der Geldhahn zugedreht wird, wenn offensichtlich wird, dass sie ihre Kreditvergabepraktiken nicht seriös durchziehen. So, das ist immer mein Vorschlag. Axel, siehst du da große Unterschiede zu deinem Vorschlag? Klingt jetzt ein bisschen anders, aber ich meine, da gibt es doch weitgehend Analogien. Ja, sind da. Ich gehe auf den Punkt ein, dass der Staat hierdurch Geld bekommt. Und das ist ja auch ein Herzstück der Monetative vom Huber. Und ich kann mich mit dem nicht anfreunden. Und das möchte ich jetzt begründen. Ich möchte weiterhin, die Staatsanleihen können weg, fertig. Ich gehe direkt auf Kredite jetzt, wobei das egal ist. Ich möchte weiterhin, dass das Volumen, das vom Staat generierte Geldvolumen, was unter anderem als Gegengewicht zu den Hortungssparvolumen ist, da ist und dass das auch einen Zinssatz hat. Der darf und muss auch nicht hoch sein. Und hier liegt die Begründung. Die gesamten Bankangestellten, vom Vorstand bis zum, wenn sie noch eine eigene Reinigungskraft haben oder zumindest neuerdings über Fremdarbeitsfirmen, Leiharbeitsfirmen, dann bis zur Reinigungskraft, müssen bezahlt werden. Und die werden bezahlt aus Einnahmen der Banken, die wiederum aus den Aktiva stammen. Und verteilt der Staat seine Kredite über die gesamte Bankenwelt, sowohl öffentlich-rechtlich als auch Privatbank, dann haben alle Banken eine Grundeinnahme, die garantiert sicher ist. Und die könnte auch schon so hoch sein, dass etwas mehr als ein Grundeinkommen, also der andere Gedanke der Piratenpartei, damit schon mal abgedeckt ist. Besser ist es noch etwas höher. So, warum auch die Privatbanken? Denn wenn eine Privatbank jetzt durchknallt und sich selber pleite macht, dann halte ich es für richtig, dass einer der Hauptkunden der Bank auf der Vermögensseite, und das ist dann der Staat mit seinen Krediten, auch das Recht hat zu sagen, dann kassiere ich dich. Also das ist so ein kleines Gimmick da drin. Also kostenlos Geld an Staat, deswegen nicht, damit ich im Bankensektor die Angestellten des Bankensektors ihr Grundeinkommen garantiert sicher haben, worauf ich davon ausgehe, dass sich das auf die Kreditzinssätze wieder auswirkt. Denn darüber hinaus können Banken ja nur über vergebene Kredite noch Einnahmen erzielen. Und wenn sie anderen Banken etwas wegnehmen wollen, also das Kreditgeschäft eine andere Bank nicht machen soll, dann muss sie die besseren Konditionen, also die besseren Kreditzinssätze bieten. Patrick? Darf ich kurz was dazu sagen, Axel? Noch? Mal schnell im Nachgang? Ja. Ich glaube, es war ein kleines Missverständnis. Ich habe ja nicht gesagt, dass die Privaten, also die Geschäftsbanken, den Staat mit Krediten versorgen, sodass also eigentlich die Bearbeitungsgebühren zur Bezahlung der Angestellten da entfielen. Dieses Geld wird dem Staat zur Verfügung gestellt vom Saldendokumentierer, ja, von der Institution Saldendokumentierer. Heute sagt man vielleicht Zentralbank dazu, aber wir können ja bei dem Begriff bleiben. Sodass also da dieses Argument eigentlich entfällt. Und es geht mir auch nicht darum, den Staat jetzt beliebig mit Liquidität zu versorgen, weil er nicht ordentlich haushaltet. Dazu haben wir ja dann auch die Steuer, noch die Steuereinnahmen, sondern es geht hier darum, die Finanzierung strategischer Infrastrukturmaßnahmen, wie beispielsweise die großen Summen, die jetzt anfallen für die Energiewende und andere Aufgaben, die vor uns stehen, oder Hochwasserkatastrophe oder. Da ist überhaupt nicht einzusehen, warum für diese Gelder, die notwendig werden und die nicht von normalen Steuereinnahmen beglichen werden können, warum mit diesen Zinsen, mit diesen Krediten jetzt private Banken Geld verdienen sollen. Das ist also aus meiner Sicht nicht ersichtlich und deswegen denke ich, sollten wir da über diese alternative Finanzierung nachdenken. Aber der zentrale Punkt ist mir auch nicht nur dieser, sondern eben das, was ich vorher gesagt habe, dass der Saldendokumentierer, die Behörde, die Banken mit Liquidität versorgt und nicht die Banken sich selber mit Liquidität versorgen. Hintergrund ist, ich habe das besser im Griff, ich habe eine bessere Kontrolle, wer macht was und ich kann somit das Risiko, dass da Missbrauch getrieben wird, denke ich, ein klein wenig reduzieren. Ja, und damit möglicherweise wieder einen Interbankenmarkt öffnen, der sich bei einem reinen Saldendokumentierer überhaupt nicht existiert, weil es eben dieses zweite, dieses zugeteilte Geld oder jetzt, ich sag mal ganz frech, das verkappte Zentralbankgeld überhaupt gar nicht mehr existiert. Also, es wird ja verboten. Interbankenkredite werden verboten. Es darf nur Geld vergeben werden, das der Saldendokumentierer zur Verfügung stellt. Also ich habe ein Problem mit Verboten, wenn es eine zweite Lösung gibt, die das Verbot gar nicht erst notwendig machen lässt. In deiner Infrastruktur kannst du doch die Interbankenkredite gar nicht mehr verbuchen, weil ja dann nur noch Salden zum Saldendokumentierer hin existieren. Ja, es gibt gar keine mehr, weil Banken ja nur Banken haben kein Geld mehr. Auf der Aktivseite steht kein Geld mehr, was sie verleihen können, untereinander. Eben, das gibt es nicht mehr. Das ist der andere Gedanke, den ich gehabt. Kein Verbot von Interbankenkredite, sondern die technische Abschaffung dieser Variante. Okay, das Zwiegespräch beende ich. Und dann kommt als nächstes Patrick. Ja, auf den Punkt wollte ich gerade eingehen. Es gibt ein ganz probates Mittel, diesen Interbankenmarkt einfach zu unterbinden. Dazu braucht man keine Technik, dazu braucht man keine Verbote. Man kriegt das Geld einfach zu 0%. Also in diesem Saldendokumentierersystem kriegt das Geld diese Formulierung keinen Sinn mehr. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, wir sind noch in der Zentralbankwelt, dann gibt's einfach Geld zu 0% Zinsen von der Zentralbank und dann hat keine Bank mehr irgendeine Veranlassung von irgendeiner anderen Bank zu mehr als 0% sich noch Geld zu leihen. Ganz einfach. Der einzige Grund, warum es den Interbankenmarkt nämlich gibt, ist, dass bestimmte Banken am Ende der Abrechnungsperiode halt Überschüsse haben. Diese sagen, die kann ich doch über Nacht oder sonst wo anlegen und dann nehme ich halt ein bisschen Zins. Ein bisschen Zins ist noch besser als 0% Zins. Und solange ich niedriger bin als der Leitzins der Zentralbank, wird mir das Geld auch abgenommen. So, niedriger als 0 wird keiner gehen, weil draufzahlen wird dann doch keiner wollen und damit hat sich das Thema ganz einfach, elegant von selbst erledigt. Was mich dann gleich zum zweiten Punkt bringt, keine Zinsen für den Staat. Ich sehe das genauso. Es gibt überhaupt keinen sachlichen Grund, warum bei jeder staatlichen Maßnahme, die soziale Ziele verfolgt, notwendigerweise irgendwelche Finanzinstitute daran mitverdienen müssen. Es ist einfach unnötig und bekloppt. Der Staat holt sich das Geld bei der Zentralbank oder wie auch immer jedenfalls zu 0% Zinsen und setzt damit eben die Maßnahmen um, die man braucht. Und wer den letzten Spiegel gelesen hat, wird sehen, dass gerade in Deutschland es da mehr als genug Bedarf gibt. Also sollte sich der Staat irgendwo finanzieren können, ohne auf die Zentralbank, also auf die Geschäftsbanken zurückgreifen zu müssen. Damit wird nämlich der Charakter des Geldsystems als öffentliche Einrichtung auch wieder deutlicher, dass man eben sagt, Geld ist nicht etwas wie Goldmünzen, das irgendwem gehört und er ist so nett, es anderen zur Verfügung zu stellen, sondern das Geldsystem ist etwas, das der Staat eingerichtet hat, um die Wirtschaft damit zu fördern, um Transaktionen zu erleichtern, um Sachen überhaupt erst möglich zu machen. Und in so einem Verständnis gibt es überhaupt keinen Grund, warum der Staat da an sich selbst oder gar noch an andere Geld zahlen müsste dafür, dass er seine eigene Infrastruktur verwendet. Das ist gelinde gesagt ziemlich schwachsinnig. Letzter Punkt, auf den ich eingehen wollte, weil vorhin das Thema kam, ja gut, aber dann haben wir eine unbegrenzte Geldschöpfung sozusagen. Es kann ja jeder so viel Kredite vergeben, wie nur geht. Wie begrenzt man das Ganze jetzt? Und da kam das Thema Sicherheiten auf. Ich halte Sicherheiten nicht für den sinnvollsten Weg, das zu begrenzen. Ganz einfach deswegen, weil Sicherheiten diejenigen zur Verfügung haben, die ohnehin eben schon viel haben. Deshalb haben sie ja die Sicherheiten. Andere Leute, die diese Sicherheiten nicht haben, haben keine Möglichkeit, solche zu bekommen, weil ihnen einfach der Zugang zu dieser öffentlichen Infrastruktur, Geldsystem verwehrt wird. Das ist das System, was wir heute haben. Wer hat, dem wird gegeben und wer nichts hat, der hat eben Pech gehabt. Das halte ich nicht für sinnvoll, sondern ist der einzig sinnvolle Weg, die Geldschöpfung zu begrenzen, ist tatsächlich eine Art von Geldmengenkontrolle, die sich eben an der Inflationsrate orientiert, allerdings jetzt nicht nur wie heutzutage an den Verbraucherpreisen, sondern und insbesondere an den Assetpreisen. Das heißt, wenn wir sehen, es gibt immer mehr schwachsinnige Anlageformen, die Preise für Häuser, Kunstwerke, was auch immer, schießen in die Höhe, weil die Leute offensichtlich nicht wissen, was sie Sinnvolles mit ihrem Geld anfangen sollen, dann ist das ein eindeutiger Indikator, dass zu viel Geld im System ist und da muss der Staat eben über eine Fiskalpolitik es dort wieder einsammeln, wo es sich sammelt. Und das, denke ich, wäre sozusagen der Gegenpart zu diesem Saldendokumentierer. Heutzutage verteilt sich ja die Aufgabenstellung Geldschöpfung weitestgehend auf die Zentralbank und auch das Geld einsammeln. Dieses müsste man trennen. Man müsste sagen, Geld gibt es aus dem Geldsystem und einsammeln tut es eben der Staat wieder und zwar gezielt und nicht pauschal, wie das eben heutzutage bei der zentralen Geldmengenpolitik der Fall ist. Das wäre sozusagen das Korrektiv zu der Freizügigkeit auf der einen Seite. Wenn Axel nicht darauf antworten möchte, wäre Schulem dran. Okay, zwei kurze Fragen. Und zwar sehe ich das richtig, dass in dem Saldendokumentierer eine Bank eigentlich nicht zahlungsunfähig werden kann? Die kann insolvent werden, wenn am Bilanzstichtag oder irgendwann wann, wenn kommt darauf an, wie die Vorschriften sind bei der Bilanzierung, wie oft sie machen muss. Aber sie ist immer zahlungsfähig, weil sie jederzeit zum Saldendokumentierer hingehen kann und von mir aus die Sichtforderung ihrer Kunden jederzeit befriedigen kann. Momentan hat sie unterm Strich, wenn vom Draghi-Phänomen abgesehen, aber sagen wir so normale Zentralbank-Handhabung, hat sie sozusagen die anderen Banken im Nacken. Ja, das ist die eine Frage. Und die andere Frage, was unterscheidet dein System vom Vollgeld? Oder anders gesagt, womit ist dein System einem Vollgeldsystem überlegen? Ich habe momentan, also ehrlich gesagt, mehr aus dem Bauch heraus das Gefühl, dass ein Vollgeldsystem, so wie diese Chicago Revisited oder vom Professor Huber, letzten Endes im Detail ausgearbeitet, viel mehr Antworten gibt als nur ein schlichtes mechanisches Saldendokumentieren. So, einen Moment zum Ausmuten. Ja, dass wenn schon Huber genannt wird, da taucht wieder das Sparen auf. Und wenn wir dann 50 Jahre weitergehen, ein halbes Jahrhundert, dann besteht immer noch eine 1:1-Referenz Giralgeld zu Zentralbank-Giralgeld. Und unten drunter werden wir locker flockig die achtfache Menge Schulden haben, als auch Sparguthaben. Und dann spricht man wieder von der Guthabenkrise, während in den Zeitungen immer nur Schuldenkrise genannt wird. Ich kurz nachhaken. Wir tun so, als ob die Guthabenkrise sozusagen schon bereits Erkenntnis ist. Es ist eine Hypothese. Ja? Und wenn man guckt, was ist eigentlich Geld, da hat, ich weiß nicht, wer war es vorher, brillant dargestellt. Es ist eine Dienstleistung, die eine arbeitsteilige Wirtschaft, sowohl die in der Zeit den beliebigen Austausch von Gütern und Dienstleistungen zum einigermaßen überschaubaren, stabilen Verhältnissen erlaubt, als auch einen Austausch über die Zeit. Das heißt, ich kann jetzt Geld zurücklegen, weil mein Sohn klein ist und dann werde ich das ausgeben, wenn er studiert. Ja, das ist alles. Und wenn, und es stimmt einfach nicht, dass das Vermögen sozusagen den Schulden gegenübersteht. Dem Geldvermögen stehen Geldschulden gegenüber. Das ist korrekt. Aber das Nettovermögen, Simon, hör auf, das Nettovermögen, ja, das Nettovermögen ist ein Sachvermögen oder von mir aus Patente, Lizenzen und so weiter. So, jetzt reicht's. Ja, ist richtig. Dem Geldschulden oder dem Geldvermögen stehen Geldschulden gegenüber. Und das Einzige, was übrig bleibt, wenn man diesen ganzen Kram einfach mal gedanklich ausbucht, ist das, was wir jetzt sehen. Der Bildschirm vor uns, die Straße draußen, die Autobahnen, die Energieversorgungszentralen, die gesamte Infrastruktur, das ist das echte Vermögen. Und echtes Vermögen oder Sachvermögen ist immer schuldenfrei. Das kann gar keine Schuld auf der Gegenseite haben. Es existiert einfach. Nur im Gelde ist es anders. Dort gibt es eben Sparen, erzwingt am Ende eine Verschuldung, weil sonst ein Geldmangel eintritt. Denn Gespartes steht in dem Moment des Sparens nicht mehr zur Verfügung. Es hat nicht gekauft, es ist erstmal weg. Und erst ein Kredit bringt es wieder ins Spiel. Arne? Das ist nicht ganz, ne, darf ich nur ganz kurz sagen, es ist nicht ganz richtig. Jeder, der ein kauft, hat in der Regel ein Sachvermögen und er hat einen Haufen Schulden auf dem Buckel. Von diesem Sachvermögen gehört ihm nur ein Bruchteil, nämlich seine Eigenmittel. Und die gesamte Wirtschaft, von den Industrieanlagen bis, ich weiß nicht was, bis zum gekauften Auto, ist basiert darauf, dass ein Teil den Besitzern gehört und ein Teil sind sozusagen Schulden. Und nichts anderes, und der Gläubiger auf der anderen Seite hat nichts anderes als einen unspezifizierten Anspruch auf das sowohl Vermögen als auch auf die laufende Produktion. Und das ist die Sauerei eigentlich bei einer Assetpreisinflation. Während sozusagen die Halter von Geldvermögen, also von Geldforderungen beim Ausgangsstichtag tauschen können, von mir aus die 1000 Euro gegen so und so viel Millionstel des deutschen Industriepotenzial, ist es später bei einer Assetinflation, kann er sein gleiches Geldvermögen gegen nur die Hälfte tauschen. Und da findet auch eine gewaltige Umverteilung statt, nur nebenbei. Okay. Arne? Ja, okay. Axel, ich habe dich doch richtig verstanden. Bei deinem Saldendokumentierer werden verbindlich die Salden dokumentiert. Es genügt ein Ja oder Nein. Was jetzt? Diese Frage habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. So wie in deinem Bild 6 angedeutet. Die Salden, von denen du sprichst, die werden bei deinem Saldendokumentierer verbindlich dokumentiert. Es wird verbindlich dokumentiert, dass der einen Überschuss hat einen Geldzugang in Höhe des Überschusses gehabt. Mehr als was seine eigenen Vermögenswerte darstellen in der Bank. Und das andere stellt dar, dass er einen Geldabgang hat. Das ist alles, mehr nicht. Ja, aber das ist ein verbindliches Dokumentieren. Heißt es, das heißt doch eigentlich nichts anderes. Jede Geschäftsbank, was du hier durch die Häuschen dargestellt hast, haben bei deinem Saldendokumentierer ein Konto. Ist es so richtig? Ja, anders geht's nicht. Das ist dieses Konto, was übrig bleibt oder mir so neu entsteht, wenn man die anderen drei, die du am Anfang erwähnt hast, auflöst. Ja, okay. Damit sagst du eigentlich nichts anderes. Das ist kontoführende Stelle für die Geschäftsbanken. Und das ist genau, was man Zentralbank nennt. Das ist nur eine Funktion der heutigen Zentralbank. Und diese Funktion wird herausgelöst. Das ist alles. Ich wehre mich immer noch gegen das Wort Zentralbank. Obwohl ich dir wahrscheinlich sogar zu 90% recht geben muss. Natürlich kann man das weiterführen. Es ist nur keine Bank mehr. Ich wäre glücklicher, wenn wir später die Zentralbank wieder neu gründen, neu auferstehen lassen. Und zwar für hochvolumige Kredite. Also Kredite, die eine Kommunalbank nicht wuppen kann, die selbst für eine Landesbank viel, viel zu auch noch eine Nummer zu groß sind. dass die hier landen, also Kredite, die im zwei-, dreistelligen Milliardenbereich oder von mir aus im 100er Millionenbereich mit der 7, 8, 9 davor sind. Denn das sind heute schon Probleme des Staates. Das sind keine Probleme einer Bank mehr. Das ist ja das Übliche. Bis 100.000 Euro ist es Problem des Kreditnehmers. Ein paar Millionen sind Probleme der Bank. Und wenn wir im Milliardenbereich sind, ist das sowieso ein Staatsproblem. Dann kann ich auch gleich eine ganz neue große Bank gründen, die sagt, von vornherein ist das an der Stelle angesiedelt. Okay, in den Punkten stimmen wir ja überein. Aber nur rein von der Definition, von der Funktion her, ist im Grunde genommen, um das festzuhalten, weil wir da immer drüber gestritten haben, jede Geschäftsbank hat bei dem Saldendokumentierer ein Konto. Der Saldendokumentierer ist die kontoführende Stelle. Und jetzt hast du mich. Genau an der Stelle, wo du mich schon lange hinhaben willst, und ich stimme dir zu, ich gebe dir recht. Es ist die Zentralbank, bei der wir nur das Zentralbankgeld abgeschafft haben. Du hast es nicht abgeschafft. Und zwar liegt es daran, dass praktisch die Konten bei deinem Saldendokumentierer, was da draufsteht, das ist das Zentralbankgeld. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist es genau. Und wenn du es anders nennst, da tust du es nichts ändern. Aber das ist genau, nichts anderes wird bei einer Zentralbank gemacht. Okay, und dann sagst du also, da musst du jetzt ganz konsequent sein und genau dieses jetzt 1:1 übertragen und ab jetzt behaupten, es gibt auch ein EZB-Geld. Das ist das Geld der Zentralbanken. Das Zentralbankgeld ist das Geld der Geschäftsbanken, das Giralgeld ist das Geld der Nichtbanken und das EZB-Geld ist das Geld der Zentralbanken. Dann gibt es eine dritte. Dann musst du das auch konsequent da übertragen und sagen, es gibt keine Tage-2-Seiten, sondern was die darstellen, sind EZB-Geld. Axel, da könnte ich sogar mit dir an der Stelle mitgehen. Das ist aber noch ein neues Problem, wenn wir über Tage-2-Seiten reden, dass man sagen kann, logisch gesehen bildet die EZB eine dritte Ebene und ist gewissermaßen die Zentralbank der nationalen Zentralbanken. Diesen Schritt könnte man gehen. Technisch ist es etwas anders und rechtlich anders gelöst. Aber dass man eine solche Interpretation machen kann, das sind wir gar nicht weit weg. Aber ich glaube, wir tun die anderen jetzt gerade aushebeln, weil ich noch ein paar andere Anmerkungen und Fragen habe. Ja, aber warte. Das Einzige, was übertragen wird über diesen ganzen Mechanismus, Zentralbankgeld oder Tage 2, ist Giralgeld. Giralgeld der Nichtbanken. Denn aus dem Bereich, gerade wenn es über innereuropäisch läuft, wird immer auch Giralgeld von Kunden dieses Zentralbankbereiches ausgebucht. Das ist weg und es entsteht in dem Ziel-Zentralbankbereich. Es geht. Am Ende ist es nur eine Übertragung des heutigen einzig existierenden Geldes, das Giralgeld. Okay, da könnten wir uns vielleicht noch einmal drüber reden. Ich bin der Meinung, du hast praktisch in Abhängigkeit vom Schuldner hast du unterschiedliches Geld. Praktisch jedes Zentralbankgeld. Du hast deutsches Bank-Zentralbankgeld, Commerzbank-Zentralbankgeld und so weiter. Und du hast praktisch dann deutsche Bundesbank-Zentralbankgeld und so weiter. So, das heißt, es hängt vom Schuldner ab. Und so kann man dann auch sagen, hast du Geld von der Europäischen Zentralbank. Aber lass uns da noch einmal zurückgehen. Ich denke, mir genügt es schon mal. Ich möchte noch ein paar Anmerkungen machen, was Patrick gesagt hat. Patrick hat gesagt, okay, Hauptsache für die Leute, Hauptsache sie können ihre Sachen mitbezahlen. Das ist zwar richtig, wenn es um die Funktion geht, aber es ist natürlich von entscheidender Bedeutung für die Gesamtarchitektur des Systems, aus was diese Funktion zusammengesetzt wird. Und deshalb ist es natürlich schon wichtig zu wissen, habe ich ein Kreditgeld oder ein Kurrentgeldsystem, nur als Beispiel zu nennen. Und du sagst, dass wir leben schon in einem T3-System. Ich gebe zu, dass praktisch durch die Vollzuteilung, durch diesen niedrigen Zinssatz, dass wir da schon manche Komponenten haben. Aber es ist schon noch ein wichtiger Unterschied, ob die Zentralbank diese rechtliche Institution ist, wo ich sage, hier habe ich Forderungen und Verbindlichkeiten und über die Forderungen kann ich verfügen. Die Verbindlichkeiten haben Fälligkeiten etc. Das ist der Punkt, der beim Target-3-System von Axel aufgelöst wird. Sondern du hast praktisch, und das ist ein ganz wichtiger, ein ganz mächtiger Schritt in ein neues System. Und nach meinem Dafürhalten wird da etwas aufgegriffen. Wir fallen zurück. Wir fallen im Grunde genommen zurück in ein System Ende 1885 etc. vor der Gründung der Reichsbank. Da war es praktisch so ähnlich. Da hat jede Bank halt so ihr eigenes Geld gemacht. Und um das in den Griff zu bekommen, hat man ja dann damals die Zentralbanken gegründet. Das wieder aufzugeben in so einem System halte ich für keine gute Idee. Und zwar deshalb, weil das wurde ja auch schon ein paar Mal angesprochen, jetzt wird gewissermaßen über den Preis, sprich über den Zins, wird zum einen die Angebot und Nachfrage geregelt und zum anderen ein Ausgleich geschaffen zwischen denen, die jetzt konsumieren wollen, aber kein Geld haben. Die kriegen dann einen Kredit geschöpft, neu geschöpft. Und mit denen, die jetzt auf Konsum verzichten, dafür später. Und das ist meines Erachtens dann der Ausgleich über Kreditzinsen und Guthabenzinsen, das, was hier bezahlt wird. Das scheint mir nach wie vor die Sparfunktion eine wichtige Funktion im Gesamtsystem zu sein. Und in dem Target-System, da würdest du so weit kommen, dass auch die Sparer Zinsen zahlen müssen, weil die Sparer sind nicht mehr erwünscht. Die würden gewissermaßen einen negativen Zins bekommen, wie es teilweise in der Schweiz ist, weil sie ja da auch nicht erwünscht sind. Der Kernpunkt oder der Punkt, der das ausmacht, ist, dass da nämlich die Sparer natürlich sagen, was mache ich mit meinem Vermögen? Wenn ich es in Geldkapital anlege, dann verfällt es mir, also gehe ich in Sachkapital, in Sachvermögen. Und das würde bedeuten, ich habe auf dem Sachvermögenssektor eine Nachfrage, die mir im Grunde genommen, die nicht mehr gesteuert ist von dem tatsächlichen Bedarf, sondern von der Spekulation oder von der Geldanlagefunktion. Und das scheint mir kein wünschenswerter Schritt zu sein. Der eine Punkt ist, das nette Zentralbanksystem, was wir heute haben, hat genau zu dieser Misere geführt. Genau zu dieser Misere. Also warum das ein Zentralbanksystem dieses verhindern sollte, obwohl ein Zentralbanksystem exakt in diesen Punkt, den wir heute haben, hineingeführt hat, das ist eine Logik, wo ich mich im Moment sehr, sehr schwer tue, die zu verstehen. Okay, dann lass mich es erklären. Das liegt daran, dass praktisch seit 1960 mit dem Wechsel, mit der Einführung vom Bargeldsystem in ein verstärktes praktisch Kreditgeld fürs System für jedermann, in der Zeit wurde die Zentralbank in ihrer Funktion ausgehebelt. Heute ist, wie ich glaube, da besteht Konsens so, dass mehr oder weniger die Geldschöpfung von den Geschäftsbanken gemacht wird und die Zentralbank in ihrer Funktion sehr stark zurückgedrängt wird. Und praktisch, anstatt jetzt diesen Schritt noch ein Stück weiter zu gehen, wie es in deinem System der Fall ist, denke ich, sollte man zurückkommen und sagen, Geldschöpfung ist Sache des Staates, sprich der Zentralbank. Also ich stelle die Frage jetzt nochmal. Wie konkret? Eine Bank heute möchte 10 Millionen an Krediten vergeben in den nächsten 3 Tagen. Eine Bank in einem Target-3-System möchte 10 Millionen Kredite vergeben in den nächsten 3 Tagen. Wie konkret macht die Bank das, dass sie jetzt einen x-beliebigen Betrag, wir nennen ihn einfach, wir begrenzen ihn mal auf 10 Millionen, in den nächsten 3 Tagen vergibt? Heute ist es definitiv so, dass ich Kreditaufforderungswünsche bei meinem Briefkasten finde und nicht nur ich, und das Pferd weigert sich zu saufen. Ich saufe keine Kredite, ich tu's nicht. Und jetzt bitte ich dich, bitte beschreibe, wie Banken ein beliebiges Kreditvolumen vergeben. Natürlich im heutigen System durch Geldschöpfung. Aber das ist ja genau... Nein. Wie kriegen die jetzt einen Betrag von 10 Millionen an Krediten heraus? Einfach so. Die Geldschöpfung die Folge daraus ist, das weiß ich auch. Aber damit weichst du wieder dieser Frage aus. Wie konkret gibt eine Bank 1 Million an Krediten? Morgen Mittag um 11 Uhr. Wie macht die das? Axel, meinst du jetzt in dem bestehenden heutigen System oder in einem System, wo die Geldschöpfung bei der Zentralbank liegt? In egal welchem System, such dir eins aus. Die Bank möchte 10 Millionen an Krediten vergeben. Jetzt fertig. Und das erklär mir, egal welches System du hinterlegst. Wie macht die das? Der Schritt in unserem heutigen System macht sie schlicht und einfach die Buchung per Darlehenskonto an Girokonto. Das und wer ist der Darlehensnehmer? Wo hat die den Darlehensnehmer eben kurz geschnitzt? Oder nein, wo kommt der her? Wo kommt jetzt der Darlehensnehmer her? Wo zieht die den Darlehensnehmer her? Das heißt konkret, wie macht die Bank 10 Millionen Kredite eben kurz zu vergeben? Weil du sagst immer, die Banken vergeben Kredite. Ich sage nur, die Banken dokumentieren Kredite. Kredite suchen die Kreditnachfrager. Wenn aber die Banken der aktive Teil sind, ja dann erzähl mir bitte, wie die Bank jetzt den Darlehensnehmer schnitzt. Okay, es ist völlig klar, dass praktisch zu einem Darlehensvertrag gehören zwei, zum Vertragsparteien. Das ist völlig klar. Das heißt, du brauchst immer auch deinen Darlehensnehmer. Aber der Unterschied, und deshalb sage ich, schöpfen Banken Geld, und es ist nicht so. Würde eine Nichtbank von einer anderen Nichtbank einen Kredit nehmen, dann wäre keine Geldschöpfung damit verbunden, weil es praktisch eine horizontale Kreditvergabe ist. Das heißt, es würde auf den entsprechenden Konten der Bank ein Passivtausch stattfinden. Aber im Falle eines Kredites einer Bank an eine Nichtbank findet eine quasi vertikale Kreditvergabe statt. Und in diesem Fall findet die Geldschöpfung statt und es kann nur im Verhältnis Bank-Nichtbank sein. Das heißt praktisch Geld schöpfen, Kreditgeld schöpfen kann nur, wer ein Geldterritorium hat. Das ist ein Begriff, den ich eingeführt habe. Das bedeutet, er hat einen Computer, wo er Verbindlichkeiten drauf hat und es sind Leute bereit, diese Verbindlichkeiten als Zahlungsmittel zu nutzen. Wenn du das nicht hast, bist du keine Bank und kannst kein Geld schöpfen. Du weichst wieder aus. Okay. Woher zieht die Bank die Darlehensnehmer für die 10 Millionen? Ohne die kann die nichts. Und du weichst immer dieser Frage aus. Immer. Wie macht die Bank das? Wie macht die Bank bis morgen Mittag 11 Uhr 10 Millionen an Kredite zu vergeben? Einfach so aus sich selbst heraus. Stopp, Arne, ist ganz kurz. Axel und Arne, ich finde spannend, was ihr da so redet, aber es wiederholt sich und es gibt hier noch Wortmeldungen und ich würde euch bitten, dass wir die Wortmeldung mal vorziehen. Da geht es dann wahrscheinlich mehr konkret um das Tage 3 und vielleicht können wir das dann ja im Anschluss dann nochmal besprechen. Also einer, der schon sehr lange wartet, ist der Keox. Ja, hallo. Also ich finde es schade, dass irgendwie die meisten immer noch nicht genau verstanden haben, was es geht und wohl die meisten auch immer noch nicht akzeptiert haben, dass Axels Vorschlag gar nichts löst. Ich habe das ja schon bei den letzten Mal ein paar Mal versucht zu erklären, aber irgendwie hat es wohl nicht gefruchtet. Ich denke, das Beste ist es, wenn wir nicht über Tage 3 Forderungen und Verbindlichkeiten sprechen und Zeilen, sondern uns daran orientieren, was Wischer im Wiki versucht hat zu beschreiben. Denn das entspricht nämlich Axels Vorschlag nur, dass dort die Tage 3 Forderungen Zentralbankforderungen sind und die Tage 3 Verbindlichkeiten Zentralbankverbindlichkeiten. Aber ansonsten ist im Grunde alles gleich, denn was Axel will, ist eigentlich, wenn man das lässt sich auch im jetzigen System erreichen, nämlich einfach, indem die Zentralbank den Zinssatz für immer auf Null senkt, keine Sicherheiten verlangt, niemals und auch keine Mengenbeschränkungen hat. Das heißt, jede Bank bekommt einfach so viel Zentralbankgeld, wie sie will. Und das ist Axels neues System, ja. Und das heißt, unendlich Liquidität für alle. Und was jetzt daran toll sein soll oder genial oder welche Probleme das lösen soll, ist mir echt schleierhaft. Und, aber ich verstehe die ganze Zeit nicht, warum wir das überhaupt so ernst nehmen und das einfach nicht erkennen, dass es einfach nur bedeutet, den Geldhahn für immer aufzudrehen. Mehr ist es einfach nicht. Ja, wie bekommt denn die Bank Zentralbankgeld, wenn es gar keine Zentralbankgeld mehr gibt? Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Eine Bank kann nur Kredite vergeben oder Vermögenswerte ankaufen, sonst nichts. Und Vermögenswerte, alle Vermögenswerte, Kredite und Vermögen unterliegen den Eigenkapitalreservierungsrichtlinien und haben mit Eigenkapital hinterlegt zu werden. Also wenn die anfängt, ich kaufe jetzt die Welt auf, dann hat die ein Problem. Weil in dem Moment, wo sie die ersten 2 Milliarden hat, hat sie ein Problem. Ihr Eigenkapital ist aufgebraucht. Das war's. Das Eigenkapital kostet doch gar nichts mehr. Wir haben doch vorhin gesagt, dass das dass die Sparzinsen auf null runtergehen und folglich kostet auch das Eigenkapital nichts mehr. Und das Argument, was du zuvor mit der Schweiz gebracht hast, die Schweizer, die haben nicht mal einen negativen Realzins. Da ist die Inflationsrate, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, die ist bei minus 0,1. Ja? Das heißt, da haben wir in Deutschland hier einen höheren realen Negativzins als jetzt zum Beispiel in der Schweiz. Ja, aber wie erhöht die Bank denn ihr Eigenkapital? Indem sie Aktien ausgibt, ja, und das kann sie sicher, da sie ja praktisch unendlich Kredite vergeben kann zum Nullzins, wird das Eigenkapital auch nichts mehr kosten, ja, weil an die Leute, an diese Kredite vergibt, beziehungsweise an sich selber dann halt, das kann sie jederzeit dann in Aktien in eigenes Eigenkapital umwandeln. Ja, natürlich, aber das ist doch wunderbar, das finde ich klasse. Das finde ich richtig. Also ich finde das klasse. Dann haben wir keine Kreditbeschränkung mehr, so wie sie du dargestellt hast. So, das finde ich klasse, wenn das Aktien sind. So, dann wird ratzfatz festgestellt, dass sie Scheiße gebaut hat, dass sie pleite ist und die Aktionäre haben einen Wert von null. Das finde ich gut. Aber es gibt keine Beschränkung mehr, so wie du meinst. Welche Beschränkungen? Wenn eine Bank kann Geschäfte machen, Kredite vergeben. Und das war's im Prinzip. Sie sind alles nur Kreditvergaben. Und nun die Frage von Arne, die Arne nicht beantworten will, die kannst du vielleicht beantworten. Du willst jetzt, die Bank da hinten beschließt, Kredite im Volumen von 95 Millionen zu vergeben. Wie machten die das? Ich gehe da jetzt mal nicht drauf ein, weil die Frage mir sinnvoll erscheint, aber Keox, du wolltest wahrscheinlich noch was sagen. Ja, also ich wollte so fragen, ob in Axel-Systemen Banken pleite gehen können oder nicht. Er hat es jetzt schon beantwortet, also können sie pleite gehen, wenn es Eigenkapital negativ wird. Das heißt, im Pleitefall müssen eben, wenn die Pleitebank Target Forderungen hat, nee, wenn sie Target-Verbindlichkeiten hat und sie geht pleite, dann müssen eben alle Banken, die Target-Forderungen haben, dafür aufkommen. Und das soll jetzt die Lösung sein, ja, das to interconnected to fail. Das heißt, statt die Steuerzahler müssen nun alle Banken und damit auch deren Kunden für die Verluste aufkommen. Das soll jetzt die große Lösung sein. Also Gläubiger, das ist doch lächerlich. Ein Steuerzahler kann sowieso nicht für eine Pleitebank aufkommen. Der Steuerzahler kann nur sein Geldvermögen verlieren. Das ist alles, da. So, also das ist wunderbar. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Wenn eine Bank pleite ist, dann ist das Eigenkapital negativ. Wie hoch mag das sein? Nehmen wir doch mal einen Betrag. Nehmen wir noch, stellen fest, na gut, von diesem 2 Milliarden oder 10 Milliarden Gesamtvolumen sind tatsächlich 500 Millionen. So, und jetzt schaue ich auf die Aktivseite und stelle fest, hey, hallo, da kommen ja jedes Jahr 150 Millionen rein, nämlich die Zinserträge. So, dann warte ich 3 Jahre, da stehen da 450 Millionen gegenüber 500 Millionen und dann ist die Sache schon so gut wie gebacken. Ist der Betrag höher? Ja, und dann machen wir das, was alle fordern in der Zwischenzeit. Der Bankensektor soll auch für sich selber einstehen. Was ist denn so falsch daran an dieser Forderung, dass der Bankensektor für sein eigenes Geschehen, auch für seinen eigenen Missbrauch, auch insgesamt mit einsteht? Ich finde diese Forderung nicht schlimm. Ich finde sie sogar vollkommen korrekt. Und ich finde sie insofern korrekt, weil es dann Banken, die merken, da fängt einer an, sagt Missbrauch zu treiben, dazu bewegt, diese Bank zu sagen, pass mal auf, so geht's nicht. Weil das geht ja zu ihren eigenen Lasten nachher, zwar nur ein bisschen anteilig. Warum darf der Bankensektor denn für mittelgroße Schäden nicht für sich, für ihr eigenes Gesamthandeln hier einstehen? Also du führst also die Gemeinschaftshaftung ein. Was ist daran schlecht? Das führt einfach wieder zu unnötig viel Arbeit. Warum soll sich eine Bank darum kümmern, was die anderen 1000 Banken machen? Also das ist doch, was ist das für ein absurder Aufwand, der da betrieben werden soll? Das ist doch echt lächerlich. Überleg mal, also was du jetzt als lächerlich bezeichnest, das sehe ich wieder mit der Deutschen Bank. Wenn wir genau mal in die Deutsche Bank reingucken, also die Geschäftsbank Deutsche Bank, dann finden wir da ein paar hundert Milliarden von irgendwelchen Wertpapieren, die überhaupt nicht mehr existieren. Die sind überhaupt nichts wert. Also, das muss ich sagen, ist ja eigentlich lächerlich, oder? Nein, wir lassen die Deutsche Bank einfach stehen. Warum? Weil sie systemrelevant ist. Und zukünftig könnte man sie abwickeln. Man kann sie entsprechend in Quarantäne setzen und dann entsprechend wieder eingliedern. Dann aber bitte als deutsche Bank, sprich öffentlich-rechtlich. Dann ist es nämlich wirklich mal eine deutsche Bank. Und ich finde das gar nicht so schlimm. Heute haben wir den Zustand. Das heutige System hat dazu geführt, dass wir diesen Zustand heute haben, der Bankenkrise. Fakt, ganz einfach. Und warum zukünftig mit einmal Banken unendlich viel Kredite vergeben, wo ich immer noch eine Antwort auf meine Frage gerne hätte, wie machen Banken das ohne Darlehensnehmer, die nicht saufen wollen? Du lenkst ab, dein System löst nichts. Wenn eine Bank pleite geht, weil sie Scheiße baut, müssen Unbeteiligte, nämlich andere Banken, dafür aufkommen, die mit dieser Bank nichts zu tun haben wollten, die ihnen im jetzigen System niemals Kredite gegeben hätten. Die müssen dann dafür aufkommen und damit auch deren Kunden. Und das ist einfach keine gute Lösung. So, jetzt breche ich mal dazwischen. Eine Zwischenfrage an Kiox. Hast du den Vorschlag von Wischer gelesen? Würdest du das als gute Lösung ansehen? Das ist das Gleiche, was Axel vorschlägt, und es ist einfach hat die gleichen Schwächen. Das ist einfach nur Geldern aufdrehen für immer und dann weggehen und nicht mehr darauf achten, was passiert. Das ist einfach, das ist primitiv, das ist nicht genial, also es ist zwar einfach, aber es ist primitiv. Einfach den Geldern aufdrehen. Warum soll das irgendwas lösen? Das ist der Unterschied. Also ihr habt anscheinend immer noch nicht begriffen, was Geld eigentlich ist. Die meisten von euch anscheinend echt. Wie machen die das? Ziemlich peinlich sogar, was hier manche äußern. Kiox, wie machen die das? Wie machen die das einfach? Eben kurz ein paar Milliarden aus dem Nichts. Wie machen Banken das? Das möchte ich gerne wissen. Und auf diese Frage habe ich bis jetzt noch keine Antwort. Alle sagen immer, ja, dann machen Banken Geld wie Heu. Und sie machen Geld wie Heu. Und sie vergeben Kredite. Und sie vergeben Kredite. Und da frage ich mich, wie? An wen? An wen, wenn keiner kommt? Heute machen die einen gewaltigen Werbeaufwand an praktisch 40 Millionen Haushalte in dieser Bundesrepublik. Nehmt Kredite. Und sie tun es nicht. Wir sind in der Wirtschaftskrise, Axel, schon bemerkt. In Spanien gibt es Arbeitslosigkeit von über 30%. Daran könnte es vielleicht liegen, dass im Moment kaum jemand Kredite nehmen will. Aber irgendwann gibt es wieder einen Wirtschaftsboom und dann führt dein System zu einer großen Blase, die dann irgendwann platzen muss. Okay, dann will ich nochmal, bevor die Wortmeldungsliste weitergeht, auch mal was sagen. Ich habe mich nämlich zwischendurch auch mal zu Wort gemeldet. Also ich würde es schon ganz toll finden, Kiox, auch wenn du dich ein bisschen ausgeklinkt hast aus der ganzen AG und der Diskussionsgeschichte, wenn du mal irgendwie auch was schriftlich vielleicht mal die Zeit nimmst und auf Axels oder Wischers Vorschlag reagierst und auf der Diskussionsseite einen Text dazu schreibst, denn deine Einwände kann ich so erstmal nicht nachvollziehen. Ich sehe auch keine Blasenbildung. Blasenbildung kann nur dann entstehen, wenn tatsächlich sehr viele Haushalte und Unternehmen plötzlich ankommen und sagen, sie wollen Kredite aufnehmen. Dafür gibt es dann aber sicherlich auch die Möglichkeit, Regelungen zu schaffen, Bankenaufsicht zu schaffen, dass Sicherheiten dementsprechend hinterlegt werden müssen und so weiter. Also diese Blasenbildung, die wir in Spanien hatten oder auch in Amerika hatten mit den Immobilienblasen, kann bei einer vernünftigen Kontrolle überhaupt nicht entstehen. Da sehe ich nämlich eher das Problem in der mangelnden Kontrolle. Ich würde noch so viel sagen wollen zu Bene, Inflationsfrage vorhin und Arne, Geldschöpfungsprivileg des Staates und so weiter, aber vielleicht können wir das ja auch noch ein bisschen ans Ende schieben. In der Wortmeldungsliste habe ich jetzt Bene vorne, der war aber gerade. Ich weiß nicht, ob er denn trotzdem noch was fragen will. Ansonsten wäre Patrick danach dran. Ja, ich würde nur noch kurz eine Sache anmerken. Axel, dir geht's doch letztlich einfach nur darum, den Sparüberhang, also Sparengröße investieren, dass man das wieder ins Gleichgewicht bringt, oder? Dass dass nicht mehr so viel gespart wird und stattdessen wieder mehr investiert wird, beziehungsweise konsumiert wird. Und da muss man gar nicht jetzt ein riesig neues System erfinden, sondern man kann mit den bisherigen Instrumenten doch schon wirklich eine Menge erreichen. Ja, wir sehen jetzt die ganzen Zentralbanken weltweit, wie sie das eben genau versuchen zu machen, indem sie die Zinsen senken, indem sie Quantitative Easing betreiben. Und das könnte man noch in einem wesentlich größeren Ausmaße betreiben, ja, dass man sich solch einem System, wie es du gerne hättest, ja auch annähert. Und da würde ich dann eher bei dem jetzigen System erstmal bleiben. Und man könnte ja dann mit den momentanen Instrumenten könnte man die Zinsen eh schon wesentlich stärker noch senken. Also das geht alles und warum man da jetzt riesig neue, super intelligente Systeme, die letztlich eh nichts Neues beinhalten, warum man jetzt um sowas diskutiert, das verstehe ich einfach nicht. Bene, die Zinsen steigen doch schon wieder. Also erstmal die Lösung oder nein, die Problembeschreibung von der Tage 3 Lösung oder auch Wischers Lösung ist ja dieses too interconnected to fail. Darum geht's ja erstmal, dass die Politik erpressbar ist durch die großen Banken, weil die sagen, wenn wir jetzt eine Bank jetzt pleite geht und sagt, nun, ihr müsst uns retten, weil sonst reißen wir das ganze Finanzsystem in den Keller. Das ist der Ansatz, warum überhaupt darüber diskutiert wurde. Und da gibt es das halte ich für eine Lüge, dass ihr das System nur deshalb wollt, um das Interconnected to Fail. Meines Erachtens wollt ihr einfach den Sparzins auf null runterknallen und gut ist. So, ich habe da nichts dagegen. So, aber dieser Fokus auf Interconnected to Fail, das finde ich lächerlich. Ja, das steht aber ganz oben auf der Wiki-Seite. Also ja, ich denke mal, dann halt, ja, du kannst du kannst natürlich sagen, das ist gelogen. Wir sagen, nein, das ist so, das ist gewollt und gut, können wir uns gerne drüber streiten. Aber egal. Patrick wollte was sagen. Ja, wir sind beim richtigen Komplex, interconnected to fail und was ist mit den Verlusten? Ich würde mal jetzt anfangen mit dem, was Arne gesagt hat zum Thema, wir können die EZB interpretieren als eine Bank der Zentralbanken und gleichzeitig behaupten, ein Target-System ohne Zentralbank geht nicht, ist Quatsch, denn gerade unser EZBS, also unser EZB-System, ist der Beweis, dass es ohne Zentralbank geht. Die Zentralbanken brauchen keine Zentralbank, man kann das Ganze rechtlich auch ganz anders lösen und das ist im EZB-System, denn es gibt keine EZB als Zentralbank der nationalen Zentralbanken, genauso gelöst. Es gibt nur ein System, was gegenseitige Forderungen und Verbindlichkeiten verrechnet und Ende. Es gibt diese Zentralbank der Zentralbanken nicht. Also ist der empirische Beweis erbracht, dass ein Target-3-System ohne Zentralbank funktioniert, denn es existiert schon. So, davon ausgehend wollte ich jetzt auf dieses System eingehen, dass wenn eine Bank jetzt ausfällt, die anderen dann dafür haften müssen. Das ist das Sinnsche Argument bei den Target-2-Salden und das ist völliger Bullshit, an den Haaren herbeigezogener Bullshit. Eine Zentralbank kann nicht pleite gehen, so, oder ein Zentralbanksystem. Wenn eine Bank ausfällt, dann hat sie eben Verluste, Punkt. Da muss nichts ausgeglichen werden. Wozu? Damit sie nicht illiquide wird, damit irgendwas anderes ist, ist doch völlig egal. Dann schaltet eine Zentralbank aus dem System und die anderen machen fröhlich weiter. Und genauso wäre es auch in einem Target-3-System, wenn eine Bank pleite ist, weil sie halt schwachsinnige Kredite vergeben hat. Diese Kredite fallen aus, das Eigenkapital geht unter Null, die Bank wird abgewickelt, Ende Gelände. Das hat mit den anderen Banken genau gar nichts zu tun. Die haben Forderungen gegenüber diesem Target-3-System, wenn man sie denn Forderungen nennen will. Ich wäre immer noch dafür, bei Überschüssen und Defiziten zu bleiben oder Salden einfach. Und das war's. Die Bank scheidet aus, ist tot, die Eigentümer haben Geld verloren und die anderen Banken sind völlig unbetroffen von dem Ganzen. So, und ich denke mal, das Problem, was, sage ich mal, die Zentralbankdenker einfach nicht auf die Kette kriegen, ist, dass wir ein endogenes Geldsystem haben. Und das probiert Axel ja dadurch herauszustellen, dass er sagt, die Banken holen sich kein Geld. Das ist eine völlig falsche Vorstellung. Wenn jemand kommt und einen Kredit will, dann vergibt eine Bank einen Kredit, kriegt eine Forderung auf die Aktivseite und schreibt das Giralgeld gut auf der Passivseite. Und wenn dann wenn dieses Geld dann übertragen wird und eine andere Bank es erhält, hat sie einen positiven Saldo gegenüber dem Target-3-System. Sie kann aktiv selbst nichts machen. Und das muss man einfach mal verstehen. Es ist eben nicht so, dass irgendwer ankommt und sich bei einer Zentralbank, in Klammern, die es in diesem System gar nicht gibt, Geld holt. Die Bank kann sich kein Geld holen. Die Bank kann Kredite vergeben an Kreditnehmer. Und wenn diese das Geld übertragen, dann haben sie ein Defizit gegenüber dem Zentralbanksystem und die empfangende Bank hat einen positiven Überschuss. Und das war's. So, das heißt, das muss man einfach mal verstehen, dass der Ausgangspunkt in diesem System nicht eine Zentralbank ist, sondern der aktive Part ist immer und einzig und allein und nur derjenige, der zur Bank geht, um sich dort einen Kredit zu holen. Die Bank leitet sozusagen nur durch und der Saldo dokumentiert einfach nur, ob Geld von dieser Bank abgeflossen ist oder Geld in diese Bank hineingeflossen ist. Das wirkt sich nicht aufs Eigenkapital aus, das wirkt sich auf gar nichts aus. Das ist einfach nur die Dokumentation einer Geldbewegung. Und wie gesagt, Banken, sie haben trotzdem ein Interesse daran, nicht an Hinz und Kunz jedem, der da reinkommt, 100 Milliarden zu geben. Denn wenn diese 100 Milliarden flutsch sind, sind sie pleite und es kommt keiner, um sie zu retten, weil sie schlicht nicht systemrelevant sind. Das heißt, die Eigenverantwortung der Banken ist in solch einem System viel höher als in unserem aktuellen System, weil es wirklich allen anderen auf der Welt völlig egal sein kann, ob diese Bank, so egal wie groß oder klein sie ist, existiert oder nicht. Wenn sie pleite ist, zahlen die Eigentümer und die Bank wird geschlossen und das Thema ist erledigt. Und ich glaube, das ist eine Sache, die es in unserem System so nicht gibt. In unserem System müssen Banken aus systematischen Gründen halt immer gerettet werden, daher das Erpressungspotenzial. Und ich denke, das ist eigentlich sowas von offensichtlich, dass ich nicht verstehe, warum wir da 3 Stunden drüber diskutieren müssen. Es gibt einfach keine Abhängigkeiten mehr zwischen den Geldinstituten. Es muss keiner mehr für den anderen einstehen und es ist keiner mehr davon betroffen, wenn ein anderer pleite geht, außer die Eigentümer. Das ist doch eigentlich genau das, was wir wollen. Schule. Okay. Ich habe 2 Fragen. Ich bitte erstmal die eine zu stellen, dass dann der Axel darauf antwortet und dann stelle ich die 2. Ich habe sie schon gestellt, also entweder habe ich es verschwitzt oder er hat nicht darauf geantwortet. Die 1. Frage lautet, kann eine Bank in seinem System zahlungsunfähig werden? Ich rede nicht von insolvent, dass die Aktiva nichts mehr taugen, sondern kann sie in dem System überhaupt zahlungsunfähig werden? Nein, denn das Geld selbst ist... Anders. Gehen wir das extrem durch. Eine Bank kommt in den Verruf und die ganzen Kunden der Passivseite ziehen ihre Konten um zu anderen Banken. Dann bleibt auf dieser Bank nur Target-Defizit übrig. Und natürlich das Vermögen der Bank. Die Aktiva, die ja Einkommen generieren für die Bank, als auch... und diese Bank geht jetzt kaputt. Es gibt keinen einzigen sogenannten Gläubiger mehr, der an diese Bank irgendeine Forderung stellen kann, weil das Geld ist ja schon weg. Aber damit sagst du, dass die Bank, die kann jetzt weiterarbeiten, die hat ihre Aktiva, die kriegt nach wie vor Zinsen, die Leute, beruhigen sich und dann kommen sie zurück. Es gibt kein Problem der Illiquidität in deinem System, habe ich es doch richtig verstanden? Ja. Ja, okay. Abgesehen, dass es mir nicht gefällt, aber mein Problem muss ich erstmal klar formulieren können. Warte. Die 2. Frage. Wahrscheinlich hast du es. Die Bank selbst. Warte mal, ich gehe raus, weil sonst. Also die Bank selbst hat ja auch ein Konto bei sich selbst. Das ist ja dargestellt. Es ist dargestellt wie eine Bank bezahlt. Das ist die Höhe ihres Eigenkapitals. Das sind die liquiden Mittel der Bank, die zum Teil halt gebunden sind wegen den Basel-Regeln. Und dieser Teil, das ist der Teil der Liquidität der Bank selbst. Also die andere Frage, kann die illiquide werden gegenüber ihrem Publikum von dem Geld, was sie verwaltet? Da sage ich dagegenüber nein. Die Bank selber sehr wohl, weil aber das nennt sich dann die bevor sie sogar pleite ist, weil dann bricht sie in die Eigenkapitalreservierung ein. Und das ist schon das erste Warnzeichen und der erste sehr deutliche Hinweis für eine Bankaufsichtsbehörde, was ist denn bei der Bank eigentlich los? Weil pleite ist sie noch nicht, aber sie hat Eis, ja, ihr Kontostand ist praktisch virtuell negativ. Gut, lass mal diesen Punkt, aber ich habe es gut verstanden. Jetzt, also habe ich es richtig verstanden, sie kann an sich nicht illiquide werden, wenn sie genug Eigenkapital hat, ist die Begrenzung da. Jetzt meine 2. Frage, das habe ich vorher gestellt und vielleicht hast du geantwortet, bitte Nachsicht, wenn ich da nicht konzentriert genug war. Was sind die Punkte, die dein System dem einem Vollgeldsystem überlegen macht? Ich sage, dieses System ist ein Vollgeldsystem. Ich definiere ein Vollgeldsystem. Es gibt genau ein einziges Geld. Und dieses ist das Chiralgeld. das auch mal die Form von Bargeld annehmen kann oder auf eine Geldkarte übertragen werden kann. Und weil es nur ein einziges Geld gibt, ist es ein Vollgeldsystem. Ich weiß, dass die Hubers ein Vollgeldsystem sagen, das muss Gold sein. Nur sind die vom Golde weg und sagen, das muss Bargeld sein. Vom Bargeld sind wir aber auch weg. Dann sagen sie, das muss Zentralbankgeld sein. Nur Zentralbankgeld ist Geld. Und alles andere muss eine 1:1 Referenz aufweisen. Damit sind es zwei Gelder. Und damit sage ich, ist es doch kein Vollgeld mehr. Denn was nutzt es mir, wenn ich gar nicht an Zentralbankgeld rankomme? Was soll das? Und ich definiere, ein Vollgeldsystem ist dann erreicht, wenn es nur noch ein einziges Geld gibt. Nur noch Gold und nichts anderes, nur noch Bargeld und nichts anderes oder nur noch Chiralgeld und nichts anderes. Nein, also da tust du dem Huber Unrecht, ja. Was er macht, ist, er sagt Folgendes, er verwandelt sozusagen die gesamte Chiralgeld in Zentralbankgeld einmalig. Und jetzt ist auf einmal dieses Kreditschöpfen sowohl innerhalb, also zwei Kunden innerhalb der Bank oder zwischen den Banken nicht mehr möglich. Und solange und auch die Interconnected ist bei ihm fantastisch gelöst. Und zwar aus dem einfachen Grund. Die Banken, wenn ich dort ein Konto korrent habe, mit Plus und nicht mit Minus, ja, dann ist die Bank schlicht und ergreifend ist genauso, als ob ich dort eine Aktie ins Depot gelegt habe. Die kann morgen pleite gehen. Und mein Zahlungsverkehr funktioniert nach wie vor, denn sie hat keinen Zugriff auf meine Einlagen. Sie kann meine Einlagen nicht leihen. Die muss sie sich sozusagen, das Geld liegt bei der Zentralbank. Nichts anderes wie eine Verwalterin im Namen der Zentralbank von meinem Geld. Und dann hat die Zentralbank genau wieder zurück den Zugriff sowohl auf Zinsen als auch auf Geldmenge. Wir wollen gar nicht in Monetative. Ich will das System nicht überfrachten mit allen Wünschen von Staatsfinanzierung, sondern rein schematisch, technisch denken. Ja, das Vollgeldsystem sollte eigentlich unser Ansatz sein, weil es löst sowohl das Interconnected-Problem als auch das Zahlungsproblem, als auch die Pleite und es löst auch die Fähigkeit, eine Zentralbank oder eine politische Instanz zum Beispiel Casino völlig zu unterbinden. Ein Casino kann nur dann stattfinden, wenn die Deutsche Bank irgendein Milliardär findet, der ihr das Geld gibt. Aber via Geldschöpfung würde es nicht mehr stattfinden. Frage an alle, sollten wir uns nicht nochmals lieber, also ich sehe hier, es ist wirklich eine gewaltige geistige Leistung, das muss ich sagen, es ist schon eine tolle Idee. Ich finde, dahinter stecken Zirkelschlüsse. Und es reicht nicht, also bis die Diskussion bisher, ich habe es zweimal gelesen. Mein Vorschlag ist, machen wir das heute zu Ende, aber gehen wir zurück zum Vollgeld und schauen wir uns das Ding genauer an und genauso intensiv, wie wir diesen Vorschlag angeschaut haben. Danke. Ja, sag mir einen einzigen Grund, warum ich mein Geldschöpfungsrecht abgeben soll. Es gibt keinen. Ich habe heute das Recht, mir Geld zu leihen, muss ich zu jemandem hingehen, der mir Geld leiht. Oder, und wenn mir der kein Geld leiht, dann habe ich heute ein Geldschöpfungsrecht. Und ich bin nicht interessiert, einem Sparer, der eine zwingende Voraussetzung in dieser sogenannten Pseudo-Vollgeldsystem nach Huber ist, auch nur einen einzigen Promille Zins zu bezahlen. Warum? Warum soll ich einem Sparer Zins bezahlen? Das ist eine Voraussetzung beim Huber. Und ich habe kein Geldschöpfungsrecht mehr. Ich bin der Staat, genauso wie du. Das stimmt einfach nicht, was du sagst. Das Vollgeldsystem. Okay, wollen wir die Wortmeldungsliste weitermachen? Ja, so viel habe ich auch nicht geredet bis jetzt. Ne? Ich wollte nur das beenden. Es stimmt einfach nicht, was sozusagen zu Vollgeld wird, ob es über den Staat geht oder ob die Zentralbank sozusagen Wechsel akzeptiert und damit sozusagen Geldschöpfung macht oder die Zentralbank Kredite akzeptiert und damit zum Vollgeld macht als Hinterlegung. Die Geldschöpfung liegt bei der Zentralbank. Die Regeln, wie Geld entsteht, wird dann vom Gesetzgeber und von der Zentralbank entschieden. So, jetzt sind die Nächsten dran. Jo, Arne. Ja, ich möchte gerade mal beim Vollgeld anfangen. Axel, du hast die Fähigkeit, dir Begriffe zu kapern und etwas ganz anderes draus zu machen. Dein System ist genau kein Vollgeldsystem und schlicht und einfach nach den Definitionen. Es hängt davon ab, wer ist Schuldner meines Anspruchs auf Geld? Und da sind es jeweils bei deinem System verschiedene Banken. Und genau das ist der Grund, warum es kein Vollgeldsystem ist. In einem Vollgeldsystem ist das beim Bargeld ist es die Zentralbank, die Schuldner ist, und genauso dann beim Kreditgeld. Das würde bedeuten, kontoführende Stelle für alle Kreditgeldkonten ist die Zentralbank. Ein solches System nennt man Vollgeldsystem. Das ist die Definition, auch wie es Huber eingeführt hat und wie es meines Erachtens auch richtig ist. Weil diese Systeme haben genau die Eigenschaft, wenn der Anspruch auf Geld nicht mehr bei einer Geschäftsbank liegt, sondern bei der Zentralbank, dann ist diese Position aus der Bilanz der Zentralbank, und wenn eine Bank pleite geht, macht es hinsichtlich meiner Giroeinlagen bei einer gar nichts mehr aus, sondern das ist genauso gut wie Bargeld. Das ist der Grund. Deine Behauptung, du hättest nur ein Giralgeld, ist schlicht und einfach falsch, weil du unterschiedliche Schuldner hast. Ich möchte noch auf einen anderen Punkt eingehen. Geld hat nur einen Wert, wenn es auch knapp ist. Es wäre natürlich, du sprichst von einem Geldschöpfungsprivileg. Natürlich wäre ich das Beste, wenn jeder seine Gelddruckmaschine hat. Heute die Fotokopierer sind ja gut genug und könnte sein eigenes Geld machen, mit dem er seine Rechnungen bezahlen. Aber für jeden ist offensichtlich, und da hat ja Keoks auch hingewiesen, wenn du jedem das Recht lässt, sein eigenes Geld zu drucken, dann kriegst du die Inflation und dann explodiert dein System. Und genau darin sehe ich auch nämlich das Problem. Du hast im Grunde genommen, du ersetzt Marktmechanismen dann gegebenenfalls durch ein Bewirtschaftungssystem, aber ich zweifle, ob das in den Griff bekommt. Und jetzt noch eine Anmerkung zu Patrick und auch zu dir, weil du immer darauf bestehst, ich würde deine Frage nicht beantworten. Wenn eine Bank einen Kredit vergeben will von X Euro, was macht sie? Im normalen volkswirtschaftlichen Denken sagt man, es gibt eine sogenannte Angebot- und Nachfragefunktion. Und die Angebotsfunktion bedeutet für Banken, je niedriger der Zins und je niedriger die Konditionen sind, je mehr größer ist die Nachfrage. Und genauso umgekehrt praktisch bei der Angebotsfunktion, je höher der Zins und je höher die Sicherheiten es sind, desto größer ist das Angebot. Und diese Angebots- und Nachfragefunktionen, die entscheiden in marktwirtschaftlichen Systemen, ob jetzt jemand kommt und einen Kredit nimmt oder keinen Kredit nimmt. Und da habe ich den Eindruck, das blendest du völlig aus. Ja, weil ich habe doch hier ein Angebot letztens vorliegen gehabt, 2,1% Zins und habe gesagt, du, das ist mir scheißegal, du kannst mir sogar 0% Zins bieten. Das interessiert mich nicht, weil ich keinen Bock habe. Ich habe keinen Bock, dass mein Netto, dass das Geld, was mir jeden Monat direkt zur Verfügung steht, durch verfluchte Tilgung permanent reduziert wird. Ich habe keinen Bock. Ich nehme nicht mal einen Kredit für 0%. Und wenn dem so wäre, dann müssten wir momentan eine Kreditausweitung haben, die um ein Vielfaches höher ist als das, was wir im Moment erleben. Denn wo ist denn der Zinssatz? Der eine, der ist jetzt in der Zwischenzeit bei 0,5 nominal. Real ist er irgendwo bei 0,2%. Das ist das bei den Zentralbanken. Na, und der andere, das sehe ich auch, sinkt permanent, wird immer geringer. Aber ich werde trotzdem keine Kredite nehmen. Aber es mag ja sein, dass du glaubst, dass dann, wenn der Zins endlich bei null ist, dann würden alle in der Welt dich eingeschlossen Kredite nehmen. Ich kann dir sagen, ich nicht. Axel, es ist Arne, doch Arne, Arne, lass mal kurz. Wir hätten Piratus und Wischer in der Liste, die warten schon eine Weile. Das wären zwei ganz neue Blickwinkel. Die haben bis jetzt noch nichts gesagt. Okay. Aber es ist erstmal Klaus dran. Klaus. Danke, ich dachte, ihr hättet mich vergessen. Niemals. Ich wollte auch nochmal auf das Kreditthema eingehen. Axel, ganz so einfach ist es nicht, wie du das darstellst, dass die Banken lediglich Postwurfsendungen umherschicken und darauf hoffen, dass sich jemand meldet, der einen Kredit nimmt. Die gehen schon ein bisschen geschickter vor. Im Moment haben die Banken natürlich das Problem, und deswegen vielleicht auch die Postwurfsendung, dass wir ja in einer Krise, ich sag mal in Anführungsstrichen, stecken, in der Finanzkrise, und da die Finanzwirtschaft sich unglücklicherweise prozyklisch verhält, führt das natürlich dazu, dass eine große Zurückhaltung existiert, sowohl bei der Kreditaufnahme als auch bei der Kreditvergabe. Das Problem ist aber gar nicht so sehr die Phase, in der wir jetzt sind, in der Krisenphase, sondern in den Phasen, bevor es zum Platzen von Blasen kommt. Und da musst du dir nochmal anschauen, was denn in der Subprime-Krise und vielleicht auch in Spanien passiert ist. Da wussten die Leute gar nicht, wohin mit dem Geld. Das war eine Boomphase. Die Immobilienpreise sind kontinuierlich gestiegen über viele Jahre hinweg. Und das hat dazu geführt, dass in Amerika, da habe ich jetzt kürzlich noch eine Statistik gesehen, 80% derer, die in den Immobilienboom eingestiegen sind, also Immobilienkredite aufgenommen haben, Schuldner waren, die bereits selbst eine eigene Immobilie hatten. Also das, was eigentlich intendiert war, Leute mit einem Eigenheim zu versehen, die zu versorgen, die noch keins hatten, das waren nur 20% aller Schuldner. So, und in dieser Phase, Axel, da solltest du dann auch mal selber vielleicht in dich reinhorchen, ja. Wenn du das Gefühl hast, dass du in einem steigenden Markt, einem wertmäßig steigenden Markt jetzt via Kreditaufnahme da noch mal ganz groß einsteigen kannst und vielleicht über eine Hebelwirkung noch deinen Gewinn vergrößern kannst, dann wärst du vielleicht nicht ganz so standhaft mit der Ablehnung des Kreditangebots, wie du es heute im Moment bist. Jedenfalls ging es damals ganz vielen so, und das war exakt die anschließend nachher die Folge, dass nämlich diese Blasen geplatzt sind und das sich quasi über die ganze Welt ausgebreitet hat, das Problem. Das Problem ist also, dass Finanzmärkte sich prozyklisch verhalten. Und das ist unglücklicherweise ein Effekt, der durch deine Systematik, nämlich die unlimitierte Kreditvergabe, also ohne irgendwelche Mindestreservevorschriften oder Regulierungsmechanismen, dass das noch verstärkt wird. Und meine Befürchtung wäre, dass das eigentlich eine Verschlimmbesserung des heutigen Systems ist. Und wenn wir über eine Systemveränderung nachdenken, dann müssten wir über Maßnahmen nachdenken, wie wir von diesem prozyklischen Verhalten hin zu einem antizyklischen Verhalten auf den Kapitalmärkten. Gut, das müsst ihr sowieso. Aber wie kommt man immer auf diese Behauptung, unlimitierte Kreditvergabe? Ja, habe ich doch gerade gesagt. Wie denn? Ich verstehe nicht, wieso mit der Veränderung eines Zahlungsveränderungssystems die Eigenkapitalvorschriften nach Basel mit einmal nicht mehr existieren? Wieso mit einmal dass die Bank mit einmal nicht mehr aufpasst, dass keine Sicherheiten mehr da ist, das wird alles immer mit abgeschafft. Und die Mindestreserve, die limitiert gar nichts. Also null und nichtig. Weil die Mindestreserve wird von den Banken erschaffen. Und da gibt's keine Begrenzung mehr. Und da wird auch nie wieder eine kommen. Diese Behauptung, unlimitiert, existiert nicht. Und damit bin ich wieder bei dieser einen Frage. Ja, wie macht denn die Bank das eben kurz mal, wenn sie sagt, Mensch, ich habe eine Bilanzsumme von 3 Milliarden in der Zwischenzeit, ich will nochmal 3 Milliarden draufpacken. Das kann sie gar nicht. Ich hätte das gerade erklärt, Axel. Nein, hast du nicht. Du hast gesagt, unlimitierte Kreditvergabe, und ich habe dir gesagt, es gibt eine Grenze, und diese Grenze nennt sich Eigenkapitalvorschriften nach Basel. Axel, guck dir die Subprime-Krise an, wie sie entstanden ist, und da sind genau diese Dinge so abgelaufen, wie ich es eben geschildert habe. Es sind Kreditvolumina erzeugt worden, die jenseits von Gut und Böse und jenseits aller Eigenkapital- und Basel-Richtlinien etc. war. Die USA unterliegt nicht den Basel-Regeln. Die hat sich bis heute dem verweigert. Wie sich die USA auch anderen Richtlinien, ganz auf anderen Gebieten verweigert. Die USA nicht. die hat diese Richtlinie nicht. Ich würde auch ganz gerne mal ganz kurz was zu Klaus sagen. Also natürlich war das so in der Vergangenheit mit dieser Subprime-Krise in USA und auch in Spanien, dass dort Kredite vergeben wurden für Immobilien. Nur wie kommst du darauf, dass es dann, wenn Target 3 entstehen würde, dass es dann genauso sein würde? Wir haben ja auf der Wiki-Seite auch klar dokumentiert, dass die Mitarbeiter der Zentralbanken dann auch für eine Bankenaufsicht zuständig sein würden. Und ich sehe überhaupt nicht den Zusammenhang, dass dann, wenn Target 3 oder ein anderes System, von mir aus das Wischer-System, kommen würde, dass dann plötzlich wieder solche Blasen entstehen würden. Im Gegenteil, diese Blasen werden dadurch verhindert. Also ich glaube das, aber ich würde da vielleicht später nochmal drauf zurückkommen, weil ja noch andere Leute in der Liste sind. Also ich persönlich bin da anderer Meinung. Okay, gehen wir in der Wortmeldungsliste weiter. Piratos ist dran. Juhu, ich sag auch mal was. Also aus dem ganzen Abend, den ich leider nur zum Teil mithören konnte, würde ich mal zwei Sachen raus extrahieren. Als politische Forderung sollten wir als erstes mal fordern, den Interbankenmarkt auslaufen zu lassen. Das heißt, Banken können sich nicht weiter untereinander Kredit finanzieren in Zentralbankgeld, diesen Umgehungstatbestand der Zentralbank abschaffen. Das löst das Interconnected-Problem innerhalb von relativ kurzen Zeit, wenn es ausläuft. Das würde ich mal als Forderung aufstellen. Und das, was auch Patrick auch immer wieder sagt, ist die Kontrolle der Aktivseite der Banken sehr verstärken, damit gerade diese Kreditausuferung, die möglich wäre, einfach unterbunden wird. Und damit die Banken da sozusagen an der Leine liegen und nicht das Gefühl haben, sie könnten jetzt irgendwas mehr riskieren, als sie sollten. Also das wären mal so zwei Kernthemen, die ich hier raus extrahieren würde, auf die man vielleicht sich einigen könnte. Keox. Ja, ich wollte ein paar Anmerkungen machen. Einmal zu Schulim, der gemeint hat, dass bei Vollgeld das Problem des Interconnected to Fail gelöst wäre. Das stimmt nicht. Weil der Banken weiterhin auch in einem Vollgeldsystem Kredite untereinander vergeben kann. Deswegen wäre das nicht gelöst. Dann hat Axel gerade vorhin gemeint, die Mindestreserve würde angeblich nichts beschränken. Das ist vollkommen falsch. Die Mindestreserve, egal wie hoch die ist, beschränkt total die Kreditvergabe der Bank. Vollkommen egal, ob die bei 1% liegt oder bei 100%. Denn die Zentralbank hat die Macht jederzeit. Das ist was anderes. Aber ja, die Zentralbank hat jederzeit die Möglichkeit. Das sind aber auch der Ausreden, okay? Denn die Zentralbank hat im jetzigen System jederzeit die Möglichkeit, einfach kein Zentralbankgeld mehr zu verleihen. Und dann sind die Banken eben auch eingeschränkt in ihrer Kreditvergabe und können dann diese Sparer finden. Das ist eine. Warum die können nur den Zins festlegen, nicht so machen, ist eine ganz andere Frage. Das ist einfach dann eine Frage der Geldpolitik, aber es gibt keinen technischen Grund, weshalb die Mindestreserve die Kreditvergabe nicht beschränken sollte. Dann hat der Krudi gerade eben gemeint, er will Blasen verhindern durch Bankenkontrolle. Ja, toll, die Bankenkontrolle, die ist jetzt schon möglich, dafür braucht man kein Target-3-System. Hat also damit gar nichts zu tun. Das ist nur wieder so eine Art, um das Target-3-System irgendwie am Leben zu erhalten. Dann hat Piratus gerade eben gemeint, man soll die Interbankenkredite einfach abschaffen. Äußere das mal gegenüber der Öffentlichkeit oder einem Experten, die werden dich für verrückt halten wahrscheinlich, weil dadurch wahrscheinlich das ganze Bankensystem von heute auf morgen zusammenbrechen würde. Man sollte das wohl beschränken, aber garantiert niemals komplett auf null senken. Jetzt würde ich mich gerne noch mal länger mit Patrick unterhalten, weil der vorhin gemeint hat, ist jetzt noch da, ja, dass wenn eine Bank pleite geht im Target-3-System, nur die Anteilseigner, also die Aktienbesitzer irgendwie dran glauben müssen und alle anderen ungeschoren davon kommen. Denn ich halte das für vollkommen falsch. Wenn das Eigenkapital 5% ausmacht und aktiver in Höhe von 20% ihrer Bilanzsumme verliert, was ist dann? Ja, dann reicht nämlich das Eigenkapital nicht mehr aus. Und dann müssen nämlich eigentlich die Restgläubiger auch daran glauben. Und wenn eben die Passzahlen dann eben aus einem Großteil aus Target-3-Verbindlichkeiten bestehen, könnte man dann immer noch dahin gehen und sagen, ja gut, dann bleiben halt die Target-3-Verbindlichkeiten davon unbeeinflusst, dann müssen aber halt dann die restlichen Gläubiger, die nicht banken, weil anteilsmäßig mehr für die Verluste aufkommen. Kann man auch so handhaben. Aber dann wird es dazu führen, dass die Gläubiger von Banken, deren Target-3-Verbindlichkeiten besonders hoch sind, Zinsen haben wollen. Die wollen dann nämlich etwas Risiko, dass sie eingehen. Axel, willst du was dazu sagen? Sonst ist Arne dran. Arne? Ich würde mich eigentlich gerne mit Patrick unterhalten, weil das war, denke ich, auch der Hauptpunkt, einer der Hauptpunkte heute, dass ja die eine Seite behauptet, Target-3-System führt dazu, dass keiner mehr für Verluste aufkommen muss, also keine Unbeteiligten. Und ich bin eben der anderen Meinung. Also Unbeteiligte werden dafür aufkommen müssen. Das sind nämlich die Kunden von Banken, die Target-3-Forderungen haben. Ja, ich würde vorschlagen, dass Patrick direkt darauf antwortet. Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Dann kommst du danach, Patrick. Ja, danke. Keox, was du sagst, ist richtig. Wenn ich bei einer Bank ein Konto habe und diese Bank pleite geht, dann bin ich quasi nach jetzigem Verständnis Fremdkapitalgeber dieser Bank und ja, dann muss ich den Verlust eben hinnehmen. Es sei denn natürlich, die Gesellschaft hat einen Konsens, wie es jetzt auch ist, dass man sagt, wir wollen nicht, dass Oma Trude ihren Sparstrom verliert. Deshalb übernimmt die Gemeinschaft bis zur Höhe von X eben den Verlust und gleicht das eben über andere Mechanismen aus. Aber das ist ja unabhängig von dem Zentralbank- oder Target-3-System. Das wäre sozusagen eine Versicherung für Kleinen. Kleinguthaber und das kann man so regeln, sollte man wahrscheinlich auch so regeln, aber grundsätzlich ist es so, ja, wenn ich mein Geld einer Bank gebe, die riskant handelt und diese Bank drauf geht, dann sind im Zweifelsfall nicht nur die Anteilseigner dran, sondern auch du, der dein Geld dieser Bank anvertraut hast. Wenn du dann sagst, ich möchte gerne bei euch ein Konto führen und möchte dafür aber Zinsen haben, dann wird dir diese Bank in einem Target-3-System wahrscheinlich sagen, du hast ja wohl einen Vogel, geh doch hin, wo der Pfeffer wächst. Wenn ich Liquidität brauche, dann kriege ich sie ja sowieso. Wozu brauche ich dich eigentlich? Also ich glaube, da werden so ein paar Logiken durcheinander geschmissen, die nicht zueinander gehören. Also ja, die Passivseite der Bank haftet für die Aktivseite und deshalb sollten Leute, die ihre Konten bei einer Bank halten, auch sehr darauf bedacht sein, sich mal die Aktivseite dieser Bank anzuschauen und wenn sie eben feststellt, dass sie eben nicht irgendwie solide Kredite vergibt, sondern irgendwie das meiste am Ende an Geldfonds, andere MFIs und Überseefirmen geht, dann sollte sie sich vielleicht lieber eine andere Bank suchen, bei der sie sich ihren Kredit und damit auch ihr Guthaben holt. Bisschen Übersee. Ja, genau. Nee, also ich denke, dass das Problem ist grundsätzlich so, wie du es schilderst. Es haften alle, die bei dieser Bank dann sind. Es wird auch keiner gerettet. Nur, du hast nicht mehr das systematische Problem, dass sich das quasi durch das ganze System durchsetzt, sondern es werden halt die betroffen sind. Man nennt sowas Marktwirtschaft. Ja, also ist damit deine Frage beantwortet? Anscheinend ja. So, diese Bankenabwicklung. Ich kann mich erinnern, ist das jetzt 4 Jahre her oder 6 Jahre? Hypo Real Estate war bei der UniCredit. Das heißt, die UniCredit, konkret die Hypo Vereinsbank, die ist aber UniCredit-Gruppe, hatte 5 Jahre lang Haftung für die Hypo Real Estate. Steinbrück hat einen Tag nach Ablauf der Haftung bekannt gegeben, mit der Hypo Real Estate stimmt was nicht. Dreht sich wohl um 10 Milliarden. In der Zwischenzeit wissen wir, dass das 110 Milliarden geworden sind. So, was ist denn passiert? Das Ding ist verstaatlicht worden. Und was hat man mit den Eigentümern, den Eignern der Hypo Real Estate gemacht, den Aktionären? Den hat man noch 1,30 Euro pro Aktie gezahlt. Keox will auf Patrick antworten, das machen wir mal schnell. Ja, also du musst zwischen zwei Fällen unterscheiden. Ihr müsst euch halt entscheiden, was ihr wollt. Wollt ihr, dass wenn eine Bank pleite geht, nur die Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken betroffen sind? Also, dass die dann dafür aufkommen müssen, oder wollt ihr, dass eben auch die Target-3-Verbindlichkeiten dran glauben müssen? Dann müsst ihr euch entscheiden, ja, eins von beiden. Wenn nur die Target-3 oder wenn eben auch die Target-3-Verbindlichkeiten. Also, das ist jetzt eher wieder eine Frage für Axel, aber nach meinem Verständnis ist es eben so, man muss sich von diesem Gedanken lösen, dass es eine Bank in der Mitte gibt, die aktiver und passiver hat. Es gibt nur noch dieses Verrechnungssystem. Dieses Verrechnungssystem kann nicht pleite gehen, weil, und das ist eben so wichtig, weshalb auch das Thema was Arne immer anbringt, so wichtig ist. Es ist nicht so, dass ich Forderungen gegenüber einer Institution habe und diese Institution hat dafür Verbindlichkeit ihrerseits Forderungen woanders. Es ist einfach nur ein Verrechnungssystem und es ist völlig egal, wie der Saldo auf der anderen Seite im Prinzip aussieht. Wenn der wegfällt, ändert sich mein Stand nicht, denn mein Stand hat sich nur aus den Zu- und Abflüssen der Vergangenheit ergeben. Nichts anderes bedeutet dieser Saldo am Ende. Der bedeutet nicht wirklich, dass ich eine Forderung gegen irgendwem habe oder eine Verbindlichkeit. Er bedeutet nur, ich habe in der Vergangenheit mehr Geld bekommen, als von mir abgeflossen ist, oder es ist von mir mehr Geld abgeflossen, als mir zugeflossen ist. Und an diesem Faktum ändert sich nichts, wenn irgendwer anders auf der Welt aus dem Markt ausscheidet. Deshalb ändert sich doch mein Saldo nicht. Halte ich für falsch. Und zwar glaube ich, dass du nicht verstehst, dass Tage 3 Forderungen gegenüber allen anderen sind, die Tage 3 Verbindlichkeiten haben. Und daraus eine Forderung oder Verbindlichkeiten, die irgendwie inhaltslos sind, ja, was aber nicht der Fall ist. Nehmen wir mal das Extrembeispiel. Eine Bank hat Kredite vergeben an irgendwen, hat Eigenkapital von 5% und Tage 3 Verbindlichkeiten von 95% ihrer Bilanzsumme. Stellt sich heraus, die Bank hat Scheiße gebaut, 20% der Forderungen müssen abgeschrieben werden. Was passiert dann mit den Tagetigkeiten? Gar nichts. Überhaupt nichts. Die bleiben einfach so stehen. Die Bank selber ist isoliert. Die restlichen Vermögenswerte werden angeschaut. Wie hoch sind denn noch die Einnahmen, die da draus in den nächsten bis zu 20 Jahren entstehen? Denn die gesunden Kredite, die vergeben worden sind, die haben real einen Ertrag. Und dann passiert das Hypo-Real Estate-Spiel, weil was du beschrieben hast, war eine Privatbank. Und ich gehe hier von Deutschland aus. Ich löse zunächst erstmal nicht die Welt, ich löse zunächst erstmal Deutschland. Und in Deutschland sind nun mal 70% aller Banken öffentlich-rechtlich. Und die spielen nicht mit, mit Ausnahme dieser ein oder zwei schwarzen Schafe, die im Volumen aber unter zu vergessen sind. Das heißt, es geht doch nur um die sogenannten systemrelevanten Banken, die hier ihre Systemrelevanz einbüßen, vielleicht noch nicht komplett verlieren, das will ich nicht damit behaupten, aber ganz gewaltig ihre Systemrelevanz, die Systemrelevanz reduziert ist, nicht mehr und nicht weniger. Also wenn du dann tatsächlich einfach die 20% Verlust abschreiben willst, dann hat die Bank danach eben ein negatives Eigenkapital von minus 15%. Dann geht dadurch dann trotzdem Kosten, die man zwar nicht sieht sofort, aber natürlich entstehen Kosten, weil Menschen Kredite bekommen haben, dafür Leistungen gekauft haben und keine Gegenleistung erbrachten. Das fällt dann unter Inflation. Das heißt, bezahlen dann trotzdem wieder alle diese Verluste. Also was ihr euch da einbildet, dass die anderen keine Verluste tragen müssen, ist einfach falsch. Ja, und du sagst, die Bank mit Forderungen hat Forderungen. Die bekommt also noch was, obwohl sie das Geld ja schon bekommen hat. Das ist ja nur dokumentiert. Ist es dann nicht wieder immer wieder sehr interessant, wenn mit einmal diese Bank Geld an andere Banken überweist, die Bank mit Forderungen überweist, das heißt, sie verliert Geld, sie gibt Geld ab und mit dieser Abgabe verschwinden die Forderungen. Was sind das für Forderungen, die, wenn man Geld los wird, verschwinden? Genauso Verbindlichkeiten. Für die Verbindlichkeiten verschwinden, wenn Geld reinkommt. Da muss man nicht nochmal bezahlen. Das ist so. Und deswegen hat Patrick ist passend gesagt, vergessen wir ein für alle Mal die Begriffe Forderungen und Verbindlichkeiten an der Stelle. Ein für alle Mal. Und nennen sie nur noch Überschuss und Defizit. Das ist besser. Sehr gut. Auch wenn du die Begriffe wieder wechselst, du musst letztendlich sagen, Defizite, dann müsstest du gegen das Eigenkapital gleich buchen und dann würde die Sache erst recht sichtbar werden. Aber Patrick und Axel, ich habe wirklich den Eindruck, ihr habt hier an der Stelle nicht wirklich verstanden, was abstrakt das Geld ist. Ich möchte es mal an einem Beispiel zeigen. Stell dir vor, du hast nur zwei Geschäftsbanken und die eine Geschäftsbank hat nur auf der Aktivseite 3/4 der Bilanz sind deine Target-Forderungen. Und die andere Geschäftsbank hat auf der Passivseite 3/4 der Aktiva sind Target-Verbindlichkeiten. Okay, diese Situation. Jetzt macht diese Bank mit den Target-3-Verbindlichkeiten macht pleite. Das heißt, Anna, bitte, nicht immer die mit den Verbindlichkeiten. Jetzt bitte sag einmal, die Bank mit den Forderungen macht pleite. Die Bank mit den Forderungen, wenn die Bank mit den Forderungen, die Target-Forderungen sind ja schon ein nicht realisierter Verlust. So in der Die Bank mit den Forderungen macht pleite. Nein, ihr macht alle immer nur ein einziges Beispiel. Nur die Verbindlichkeiten. Nein, jetzt macht die Bank mit Forderungen pleite. Axel, das Beispiel wird sichtbar nur, wenn die mit der Verbindlichkeiten pleite ist. Das ist doch der Punkt. Die Bank mit den Forderungen jetzt pleite gehen. Was passiert dann? Axel, ganz ruhig. Lass Arne ausführen. Ich möchte auf Arne antworten. Ja. Dann hast du mit einem Schlag, hätte ein Saldendokumentierer ein Problem. Nämlich, er hätte dann nur noch eine Forderung, aber keine Gegenposition mehr. Und deine Argumentation, und da habe ich den Eindruck, du weißt nicht, wie real tatsächlich gebucht wird. Warum, wenn ich eine Überweisung tätige, warum würde deine Target-Forderung sinken? Du würdest sagen, das ist völlig klar. Und zwar, das wird dir klar, wenn du nämlich bei deinem Target, bei deinem Saldendokumentierer mal zwei Konten aufmalst, nämlich das ist die kontoführende Stelle, und dort deine Forderung einbuchst, nämlich die steht dann bei derjenige, der die Target-Forderung hat, hat bei deinem Saldendokumentierer eine Target-Verbindlichkeit, weil aus der Sicht des Saldendokumentierers, und derjenige, der mit der Verbindlichkeit hat, eine Forderung. So. Wenn jetzt eine Überweisung getätigt wird, was passiert? Die Überweisung wird nämlich auf der Ebene des Saldendokumentierers gemacht. Nämlich, da wird dokumentiert, meinetwegen im Soll 100 an anderes Konto, praktisch andere Bank 100. Und es ist klar, dass sich dann der Saldo deines Target-3-Saldos verringert. Das ist völlig, völlig normal. Das ist Standard. Und das liegt daran, weil nämlich dein Saldendokumentierer ist nichts anderes als eine Zentralbank. Das ist praktisch der ganz entscheidende Punkt. Aber ich habe noch was anderes, aber ich möchte erst Wischer mal lassen. Also die Sache ist doch, wenn eine Bank, egal ob sie Forderungen oder Verbindlichkeiten gegen Target hat, pleite geht. Das heißt, das Eigenkapital ist so niedrig und ihr Geschäftsbetrieb wird quasi eingestellt. Dann passiert Folgendes. Wenn die Verbindlichkeiten gegen Target hat, dann kommen die Aktiva der Bank zum Vorschein. Das bedeutet, alle Aktiva, die sie hat, werden nach und nach abgewickelt. Also entweder verkauft oder Forderungen werden eingelöst. Bei beiden passiert Folgendes. Der Bank fließt wieder Geld zu. Im Zweifelsfall nämlich die Menge, die vorher abgegangen ist im Target-System. Das bedeutet automatisch, wenn die Aktiva alle werthaltig sind, fließt der gleiche Betrag, der vorher über den Target 2 abgegangen wäre, wieder zu. Also Target 3 abgegangen wäre, wieder zu. Das heißt, die Target-Verbindlichkeiten gehen im Endeffekt nachher im Idealfall auf Null aus. Also sie verschwinden sozusagen durch den Weiterbetrieb der Bank, durch die Abwicklung. Das ist also so gesehen kein Problem. Das Einzige, was ein Problem ist, ist, wenn das Eigenkapital niedrig ist und dann natürlich irgendwelche Anteilseigner da ran müssen und dann abgeschrieben werden müssen. Aber ansonsten ist es wahrscheinlich das auch, was Axel so meinte. Ja, denn wenn eine Bank mit Forderungen pleite geht und die Aktiva werden verkauft und sowas, dann steigen die Forderungen gegenüber Target noch weiter an. Also ich glaube, um da auch nochmal den Einsatz einzuwerfen, so wie Wischer das erklärt hat, ist das sehr gut, weil es macht nochmal deutlich, dass dieser Saldo, der übrig bleibt, nichts weiter ist als die Aufsummierung der Zu- und Abflüsse. Und ich meine, es muss doch jedem einleuchten, meine Zu- und Abflüsse der Vergangenheit und der sich daraus ergebende Saldo hat doch mit irgendwem anders auf der Welt genau gar nichts zu tun. Man muss sich von diesem Denken in Forderungen, Verbindlichkeiten wirklich lösen. Man muss einfach nur sagen, Geld entsteht bei den Banken durch Kreditvergabe, weil jemand kommt und dann fängt dieses Geld an zu fließen. Und dieser Saldo gibt nur an, ist mir seit dem Tag der Gründung mehr oder weniger zugeflossen als abgeflossen. Das ist alles und das ist mein Saldo. Das hat mit anderen Leuten überhaupt nichts zu tun. Dahinter stehen keine Forderungen, dahinter stehen keine Verbindlichkeiten von irgendwem, der eine Forderung auf sich selbst hat. Oder es kann mir völlig egal sein, ob irgendwer auf der anderen Welt jetzt pleite geht oder nicht, weil das hat mit mir nichts zu tun. Ob der existiert oder nicht, ist mir Latte. Ich habe entweder mehr Geld bekommen, gekommen in der Vergangenheit, als es bei mir abgeflossen ist oder umgekehrt. Das ist mein persönliches eigenes Thema. Und ich glaube, man muss sich wirklich deshalb von diesem, deshalb ist es auch sinnvoll, andere Worte zu verwenden. Man muss sich von der herkömmlichen Betrachtungsweise der Bilanz lösen. Ein Target 2 Saldo ist deshalb finde ich es auch unglücklich, immer von Target 2 Verbindlichkeiten und Forderungen zu reden. Das ist Bullshit. Das sind einfach nur Salden. Die zeigen einfach nur an, in dieses Land ist mehr Geld reingeflossen, als rausgeflossen ist. Punkt. Ende der Durchsage. Das sind keine Forderungen. Bei den privatwirtschaftlichen Subjekten sind die Forderungen und Verbindlichkeiten ausgeglichen worden. Das Geld ist bezahlt worden. Die Forderungen sind aus der Welt. Der Target 2 Saldo dokumentiert lediglich, ist das Geld von links nach rechts oder von rechts nach links geflossen. Und genauso wäre es in einem solchen System zwischen den Geschäftsbanken. Der Saldo dokumentiert einfach nur, ob mir was zugeflossen ist oder ob bei mir mehr abgeflossen ist. Sprich, wenn ich Kredite vergebe und die Leute ihr Geld abheben, weil sie damit Sachen bezahlen, dann werde ich einen immer größeren negativen Saldo haben, weil einfach mehr abfließt. Fließen mir dagegen Geld zu, dann steigt dieser Saldo an und das war's. So, und wenn jetzt die andere Bank pleite geht, na, Pech für sie. Also es geht mich doch überhaupt nichts an. Patrick, ich bitte dich, geh mal diesem Punkt nochmal nach, weil ich habe den Eindruck, dass das ein Defizit im Verständnis ist. Und zwar, du sagst, auch die Target-2-Salden von der Bundesbank, die haben nicht diesen Wert. Du kannst sagen, die sind, so habe ich jetzt recherchiert, müsste man betrachten als der Barwert von Zinsansprüche. Und zwar die Funktion ist die, weil wir ein dezentralisiertes Zentralbanksystem haben, entsteht bei einem Interzentralbankenzahlungsverkehr, hat die eine Bank einen ihr nicht zustehenden Geldschöpfungsgewinn. Und dieser Geldschöpfungsgewinn wird durch das Buchen dieser Target-2-Salden ausgeglichen, weil die Target-2-Salden sind von der Höhe nach und von der Verzinsung nach genau der Geldschöpfungsgewinn, den die eine Bank macht, von der mehr Geld abfließt, als die Bank, die mehr Geld empfängt. Und von daher gesehen, wenn du über die Target-2-Seiten sprichst und über das Target-2-System, das sind ganz verschiedene Dinge, weil die Konten des Target-2-Systems, die werden am Morgen geöffnet, da wird dann was drauf gebucht, dann werden Zahlungen getätigt, die dürfen nicht ins Minus gehen und werden dann wieder am Abend zurück auf das sogenannte Heimatkonto oder Homekonto zurückgebucht. Axel, ich bin nicht in der Geschäftsbank, sondern ich bin in der Zentralbank. Was du meines Erachtens an der Stelle... Sorry, du bist in der Ebene Geschäftsbank, Zentralbank. Bitte begebe dich in die Ebene Zentralbank EZB. Von der reden wir gerade. Wir reden nicht von der Abwicklung, was irgendwo zwischen Geschäftsbank und Zentralbank läuft, sondern zwischen dem, was zwischen der Zentralbank und der EZB, sprich Target-2-Verrechner, läuft. Und nicht das unten drunter. Auch, und jetzt ganz konkret, du hast da eine Anmerkung gebracht. Und du hast es ganz erfolgreich geschafft, eine Nicht-Bankenbilanz dort anzuführen. Und schau mal bitte in diesen Artikel rein. An welcher Stelle taucht da irgendwo eine Nicht-Bankenbilanz auf? Wie kannst du eine Nicht-Bankenbilanz anführen, wenn wir nur von Banken reden? Sag mir konkret, worüber du redest. Schau doch an. Du hast es doch reingeschrieben. In der Diskussionsseite wahrscheinlich. Ich habe noch gar nicht reingeschaut, aber da führst du eine Bilanz an. Eine Bilanz besteht auf der Vermögensseite aus Bankguthaben. Aha, das ist aber eine Nichtbankenbilanz. Und im ganzen Target-3-Artikel taucht die Nichtbank überhaupt nicht auf. Das gilt, das, was ich zu den Bilanzen in der Kritik gesagt habe, das gilt immer. Du hast auch egal ob du eine Bankenbilanz hast oder ob du eine Nichtbankenbilanz hast, da hast du immer auf der Aktivseite hast du die positiv bewertbaren Vermögensrechte und auf der Aktivseite hast du die Verbindlichkeiten oder das Eigenkapital. Das heißt, das gilt grundsätzlich für alle Bilanzen. So, also ihr dürft gerne weiterreden. Ich ziehe mich jetzt dann zurück. Der Artikel ist geschrieben. Ich höre heraus, einige haben den Gedanken aufgenommen. Und ich zitiere für mich jetzt zum Schluss Na, wo ist er? In der Einleitung, die Nummer 6. Dem einen oder anderen wird sich der Ansatz nicht sofort erschließen. Und häufig hat es nur einen Grund. Das eben gerade abgeschaffte Zentralbankgeld ist immer noch gedanklich präsent, auch wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Und da habe ich dazu geschrieben, das ist kein Vorwurf oder hat gar was mit Dummheit zu tun. Innovative Ansätze sind häufig befremdlich. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Weiterdiskutieren. Axel? Ich ziehe mich zurück. Axel, warte bitte kurz. Ich würde gerne noch was sagen, was Grundsätzliches zu dem Ganzen. Und ich soll es dir anhören. Ich bin auch noch da. Gut, also Folgendes. Ich war jetzt leider nicht den ganzen Abend hier. Konnte jetzt nur das mithören, was ja geschehen gerade ist, in den letzten Stündchen vielleicht, 3-5 Stunden. Und das ist genau das Problem, was ich jetzt mal ansprechen möchte, was ich da sehe. Es ist schlecht kommuniziert einfach. Es ist nicht klar definiert, um was soll es bei dem Vorschlag gehen, um was soll es nicht gehen. Hier werden über Dinge diskutiert, die mit dem Vorschlag überhaupt nichts zu tun haben, die in dem Vorschlag nicht diskutiert sind, weil die Dinge alle zu einem Gesamtkonzept gehören müssen. Dieser Target-Vorschlag oder das, was ich ausgearbeitet habe, ist aber nur ein Teilkomplex eines möglichen Gesamtkonzeptes. Was bedeutet das? Und das muss man auch so kommunizieren, Axel. Da machst du den Fehler, du machst es nicht. Du erzählst immer, ja, man muss das und das und du verteidigst da irgendwas, was im Vorschlag überhaupt nichts zu tun hat. Das ist kommunikativ einfach schlecht. Und du auch mit der gerade jetzt ausgeführten Darstellung von wegen, die Leute würden es nicht verstehen, das ist auch schlecht, weil bringt einfach zur Sache nichts, weil du ihnen hilfst dabei, dass sie so reagieren, wie sie reagieren, weil du nicht klar abgrenzt, was du willst und was du nicht willst. Also, Folgendes ist, was soll das ganze Geschichte machen? Ersten Fehler, den ich sehe, ist, dass oben drüber steht, es löst das Interconnected to Fail. Tut es meiner Meinung nach nicht komplett und darauf sollte man mal eingehen. Nämlich A, internationale Kredite sind immer noch möglich, also in andere Währungen, also mit anderen Banken in anderen Währungsgebieten. Und B, natürlich Anleihen und Aktien können die Banken immer noch haben, also sie sind immer noch verbunden bis zu einem gewissen Grad. Deswegen sollte man aufhören zu sagen, das ist komplett gelöst, ist es nicht. Zweitens, und das ist der wichtige Punkt, was löst man damit? Man löst Liquiditätsengpässe bei Banken. Was heißt das? Das ist vor allem zum Beispiel wichtig zurzeit für Banken im südeuropäischen Raum, die nämlich durch diese Systematik einfach in Schwulitäten kommen. Das würde man mit diesem Vorschlag oder in ähnlichen Vorschlägen lösen. Dabei ist es vollkommen egal, ob man jetzt ein Target 3 nimmt, ob man sowas nimmt, weil ich jetzt geschrieben habe, Kapital, Flusseinheit, oder ob man einfach nur die Zinsen bei Null belässt, oder ob man 100% Reserve einführt, Mindestreserve, und einfach den Banken Kreditschöpfung weiter erlaubt und dann die Mindestreserve von der Zentralbank direkt auffüllt. Das ist alles das Gleiche. Es macht alles das Gleiche. Es stellt unendlich Liquidität zur Verfügung. Und nur darum geht's. Und alles andere Sachen, also wie wird die Bankenabwicklung gemacht, wie wird die Geldschöpfung begrenzt, wie wird mit Pleitebanken umgegangen, wie wird Blasen- und Fehlerallokation irgendwie behandelt. Das ist alles, hat mit dem System nichts zu tun und muss extra separat sowieso in einem Gesamtkonzept ausgearbeitet werden. Darüber solltet ihr hier nicht diskutieren, weil es nichts mit dem Vorschlag zu tun hat. Das muss separat ausgearbeitet werden. Darauf müssen die Vorsteller, Axel und so auch hinweisen, nicht darüber diskutieren, erst das ausarbeiten. Wenn es dasteht, dann kann man darüber diskutieren, ob das so im Gesamtkonzept zusammenpasst. Danke. Bitte. Axel? Ja. Wischer hat das andere herausgekehrt, was man damit auch alles mit Schlussfolgern kann und auch von meiner Seite durchaus mit beabsichtigt ist. Wir, da stehen ja drei Namen drüber, haben uns für diesen ersten Ansatz oder für diese für die erste Erstellung dieser Seite für das Interconnected to Fail entschieden. Weil irgendeinen Aufhänger brauchte man und dieser ist soweit erstmal gewählt worden. Aber es ist richtig, man kann noch viel mehr ausführen. Nur wenn man jetzt noch viel mehr ausführt, also wenn man das schon mal ausdruckt, dann sind das mal eben kurz 13, 14 Seiten DIN A4. Ja, sicher mit Bildern durchdrängt und die Zeilenabstände sind dann auch sehr groß. Aber es ist sehr viel. Wenn man jetzt noch mehr ausführt, dann haben wir nachher ein komplett Konzept, wo ich behaupte, da ist man an vielen Stellen wieder angreifbar und auch angreifbar. Hier steht nur ein Vorschlag im Raum, wie man ein Zahlungsabwicklungssystem im Publikum von einer Firma zur nächsten, von einer Person zur Firma, von einer Firma zur Person auch abwickeln kann. Auf dem Gedankengang, nimm doch einfach mal die Zentralbank raus. Das heißt genau das Gegenteil von dem, was alle anderen Geldreformvorschläge haben, setzt die Zentralbank wieder in den Mittelpunkt. Mehr ist das erstmal nicht. Okay, da Axel jetzt gehen will, würde ich vorschlagen, dass ich die Aufnahme beende. Die läuft ja auch schon über 3 Stunden. Und ihr euch dann gern im Anschluss nochmal über die Vorschläge von Axel und Piratus und mir und von Wischer und so weiter austauschen könnt. Aber dass wir das aus der Aufnahme erstmal rausnehmen. Ich bedanke mich für die rege Teilnahme. Wir hatten teilweise fast 30 Teilnehmer hier in der Diskussion, auch wenn sich nicht alle eingetragen haben im Pad. Aber es war sehr schön und es gab auch viele unterschiedliche Meinungen. Und ich freue mich drauf, dass wir morgen in unserer normalen AG-Geldordnungssitzung sicherlich das Thema nochmal mit ansprechen werden. Wir haben auch noch einige andere Themen. Es gibt noch ein ganz großes Thema Schuldenbremse. Die Piratenfraktion NRW bittet uns um Unterstützung zum Thema Schuldenbremse. Also ich lade ein, morgen zahlreich zu erscheinen. Und wir haben natürlich noch das Thema Koordinatorenwahl. Das können wir aber wahrscheinlich relativ zügig abwickeln morgen. Ja, dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend und eine anschließende Diskussion über das Thema Tage 3 oder ja, Tage 3 mit Zentralbank oder ohne Zentralbank. Also ich denke mal, das sind Ansätze, die diskussionsfähig sind. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und beende jetzt die Aufnahme. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.